Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Wer das Leben beleidigt, ist dumm oder schlecht. Wer die Menschheit verteidigt, hat immer Recht. Und die Partei, die hat auch immer Recht, ist klar. Ja. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen haben immer Recht. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wo ist der los? Ja, erst Small Price. Okay. Und OPEX. Aber der Abel ist da. Ich bin der Abel. Hallo. Und auch der Mars ist anwesend. Ich bin Nummer 1. Und der Capslock ist auch da. Ist ja fast wie früher so. Nur der Mammon ist halt, der hört, weiß nicht, aber sonst? Ich habe letztens mal einen Stream gehört und ich muss sagen, den einen oder anderen habe ich nicht wiedererkannt davon, wer das war. Also die Stimme kam mir doch sehr bekannt vor, weil ich habe auch viel gehört. Aber ja. Aber ich weiß, wir haben doch alle komplett verschiedene Stimmfarben eigentlich. Also der Abel mit dem leichten Schwäbisch. Ja, der klar. Chris mit dem sonoren Bass. Ich glaube, die waren auch alle dabei schon. Nur 2 Jahre her oder so. Komisch. Ja, wir hatten ja einige Fragen offen gelassen letzte Woche. Und genau da wollen wir jetzt wieder ansetzen. Eine dieser Frage ist der MI5-Files Zionist Terrorist Plot to Kill Winston Churchill. Und zwar, ich finde das ja ganz interessant, wenn man in alten Archiven guckt, also wenn man auf der einen Seite Geschichtsbücher kennt und auf der anderen Seite halt alte Akten aufgemacht werden, was man da alles so findet. Und diese News hier, die ist auch schon älter, die ist schon 2011, aber es gab halt damals auch eine kleine Gruppe von zionistischen Terroristen in Palestine und es gab halt auch innerhalb von der Regierung halt in Großbritannien gab es halt die hieß Stern Group, Training Members to go to England to assassinate members of His High Majesty Government. Oh Gott, mein Englisch ist heute auch wieder Kraut und Rüben. Ich fand's auf jeden Fall einfach schickig, so wenn du die Geschichte rückwärts betrachtest und dann halt manchmal die Geheimdienste, die Geheimdienstdatenbanken geöffnet werden. Und da gab's halt auch mal einen Plot. Also da habt ihr's. So. Also ja. Ja, das ist ziemlich viel gelaufen mit Terroristen in der Zeit, ne? Ich meine, das Lustige ist ja auch, dass du ja über so Geheimdatenbanken, also vom Geheimdienst ja auch mittlerweile weißt, dass halt auch bei den die Nuclear Disarmament und Befreiungstheologie, dass das halt alles russische Psyops waren. Also das ist halt auch irgendwie lustig. Also nicht komplett alles und manche Leute haben dann auch wirklich dran geglaubt, aber es ist halt schon irgendwie, ich frag mich nur mal, wenn wir mal alt sind, so in 60 Jahren, nein Quatsch, aber wenn wir mal in Rente sind, was dann über unsere Zeit hier an Akten aufgemacht wird. So, da bin ich gespannt. Ja, die Zeitung ist dann mehr geschlossen wahrscheinlich, ne? Die Amadeo-Antonio-Stiftung war nur eine Psyops von den zum Beispiel. Von den Nordkoreanern. Vom CIA. Das wäre böse. Also das würde ich in Übel nehmen. Golf von Tonkin und so, ja, komm, können wir drüber reden. Nein, so vom Verfassungsschutz dabei oder was, ne? Ja, ist auch. Also. Okay. Ich meine, du hast doch auch die Kahane, weißt du, halt Leute mit Spitzel- und Spionage-Hintergrund, die dann eine NGO leiten. Da weißt du eigentlich jeder, wo da wieder herkommt. Also das sind halt so Kringelei-Sachen. Und wenn du das mal kannst, das Handwerk gelernt hast, dann wirst du halt im nächsten Regime halt angeworben. Also ich keine Ahnung. Die Weltraumaffen sind gar keine Affen, kommt dann raus. Aus der israelischen, wenn wir hier noch die Zionisten auf dem Dings haben, aus den israelischen Terrororganisationen gegen die Engländer, da sind ja auch einige führende Politiker hervorgegangen und Militärs. Ja. Ist ja auch nicht so, dass das nicht funktionieren würde. Ja, also. Och. Ja, Tagesschau. Dieses Whataboutism, das ist halt auch so ein Krankheitsthema bei mir, weil mich erinnert das immer an Biase und an klares Denken und wie du halt eben sozusagen verschiedene Dinge vermeidest, um in deinem Denken klar zu sein. Und wie oft, wenn ich dann jemanden hab, der darauf hinweist, wie jetzt eben hier die Tagesschau mit Whataboutism, das aber sehr häufig selber überhaupt nicht so umsetzt. Wo ich mir dann auch denke, ja Leute, warum sprechen wir denn bitte noch drauf? Also in der Regel ist jemand, der laut über Beiße redet, für mich eher so eine rote Flagge für jemanden, der sich selber für zu klug hält und keine Ahnung hat. Also ja, weil wenn wir etwas runter scrollen, dann sieht man halt auch, nach Nizza hat die Tagesschau halt verglichen, wie viel Unfallopfer wir von, ja genau, hier durch Ersticken haben, Todesfälle durch Ersticken, Todesfälle durch Terror, Whataboutism. Und da ist dann halt auch wieder so, ja Leute, gerade ausdenken könnt ihr halt auch nicht. So, Whataboutism. Was? Todesfälle durch Whataboutism? Ja, Todesfälle durch Whataboutism. Weil ich und das Ding ist ja zu der Zeit, also 2010, 2012, da war ja ISIS gerade groß am Hochkochen. Also ich, meine Güte, es ist halt nicht gut, wenn viel Terror da ist. Und dass dann die Leute sagen, ja, berichte mal besser drüber. Außerdem fangen sie auch nicht, also das ist jetzt so jetzt, ich weiß gar nicht, wo das jetzt sein soll, weltweit oder was, weil dann wird es ja sich auch klären, warum sie nicht anfangen 2001, ne? Ja, weil dann also haben sie nämlich dann ein paar mehr Leute als 500. Nee, ich glaube, das ist Deutschland. Dieser eine Uptick ist der Anschlag in Berlin. Okay. Und der Rest ist, weil auch Statistisches Bundesamt, ich gehe davon aus, dass das in Deutschland erhoben ist. Nee, aber das geht ja Richtung 45 bei dem Ding. Also es muss schon irgendwie ein bisschen mehr sein. Ich glaube, das ist Europa von der Zahl her. Könnte auch so. Aber da sind es wieder, naja. Aber ist ja auch egal, ob man sieht, was ein Whataboutism ist. Ja, genau. Und vor allen Dingen, also es ist halt ein Sophismus. Es ist einfach ein Sophismus, wo man irgendwie in der Diskussion den Punkt des anderen damit kaputt prügeln kann, indem man sagt, das ist einfach Whataboutism. Bla bla bla. Hey, der Rainer Tentakel aus dem Chat hat gerade auch noch einen guten Spruch rausgehauen. Schwarmintelligenz versus Social Media Sachbearbeiter, die wie viel, das ist auch sehr gut. Weil wenn die Leute sich in den Redaktionen einfach nur nicht ganz so mit der Nase nach oben darstellen würden, dann könnten sie die Schwarmintelligenz von den ganzen Zuschauern viel besser nutzen. Aber ja. Ja, so. Die haben halt Angst davor, dass die ihre Arbeitsplätze fressen. Die sind ja der Feind. Eben, die anderen, die Zuschauer sind ja der Feind. Die wollen die Leute ja so haben, dass sie das wieder nur konsumieren. Wäre doch schön, wenn das Netz irgendwie ein bisschen reguliert wäre, damit diese wichtigen und staatlich geprüften Wahrheitsverbreiter nicht ständig unterminiert werden. Oh, bitte, bitte, bitte mehr Verbote. Kann mal jemand, verdammt. Mir die Kiak eine Domina spendieren. Ja. So, es ist ein lustiger Tweet vom Herr Sebastian Wesers. Kann mal jemand die Zeit in den Arm nehmen oder ihr eine Domina spendieren? Weil Artikel nach mehr Druck und nach mehr Verboten gefordert wird. Ich finde ja, so es mit den Verboten. So ist es halt, wenn die Leute meinen, sie hätten es komplett verstanden, was man machen muss. Und das einzige Problem, wo die ganzen Zweifler sind. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ich vape hin und wieder. Ich rauche auch normalen Tabak und ich vape hin und wieder. Und jetzt kannst du mittlerweile in den Vape-Shops dein Liquid nicht mehr kaufen, was direkt angereichert ist mit Nikotin, sondern kriegst du ein extra Nikotinfläschchen dazu wegen Gesundheit, irgendwas, tralala. Endresultat ist jetzt, dass mit dem extra Nikotinfläschchen mixe ich viel mehr Nikotin in mein Vaping-Liquid rein, wie ich das vorher gemacht hätte. Und da hat sich auch mal wieder jemand hingestellt und irgendwas verboten, höchstwahrscheinlich. Also ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich finde einfach keine... Ich würde auch mal tippen, dass da Whataboutism eben und ich glaube mal, das ist eher wahrscheinlich so ein Ding mit irgendwie, dass man den Kram an irgendwelche Minderjährigen verkaufen kann, weil man dann das Nikotin irgendwie extra hat, wo man dann irgendwie sagt, so, ja, das ist jetzt hier, da kann ich dann mir nochmal einen Ausweis zeigen lassen oder so. Ja, ich denke mal, dass es eher daher kommt. Aber wüsste ich jetzt auch nicht genau, es ist nur eine Annahme von mir. Ja, und da haben wir nochmal den Salat. Das ist, um bei der ARD zu bleiben, das ist so eine Ansammlung von Whataboutismen, dass es fast schon peinlich ist. Also das Thema ist, es wird sich heute reflexartig um die Freiheit gesorgt. Also auf der einen Seite haben wir einen Grundwert der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir halt so Sachen wie Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, ja, das ganze Paket, was wir Industrieländer Menschen halt hinterlassen, das ist auch nicht zu leugnen, das tun wir. Nur Frau Kiak möchte halt, dass durch diese ganzen krassen Gegenbeispiele wie die verhungernden Kinder, die so viel arbeiten müssen und so, dass wir dadurch bereit sind, von unserer Freiheit zu lassen. Und sie sagt halt auch ganz klar, dass mit Empfehlungen und praktisch Erziehung nichts zu machen ist. Egal ob Veggie Day, Amazon-Retourenvernichtung, das Kastrieren unbetäubter Tiere, CO2-Steuer oder was auch immer, es schreien die politischen Kommentatoren auf Verbot, Verbot. Man müsste entgegnen, ja klar, Verbote, was denn sonst? Das braucht nicht weniger Regulierung, sondern mehr. Bitte, bitte noch mehr Verbote und bei Grenzübertritt fette Strafzahlungen. Geld ist die einzige Sprache, die Konzerne verstehen. Sehr lustig finde ich die Formulierung und bei Grenzübertritt fette Strafzahlungen in dem Zusammenhang. Wäre ja lustig, wenn das die Konzerne zahlen müssten, aber andere nicht, wa? Kleiner politischer Witz. Wenn man den Hersteller nicht verbietet, ihren chemischen Schrottzucker in süchtig machende Lebensmittel zu kippen, wird sich nichts ändern. Jedes Jahr erkrankt hierzulande 500.000 Menschen an Diabetes Typ 2. Insgesamt sind es rund 7 Millionen Deutsche. Das kommt nicht durch Sellerieknabbern zustande und es lässt sich nicht durch wohlmeinende Esst-mehr-Sellerie-Kampagnen irgendwelcher Bundesministerien in den Griff kriegen. Solange eine ganze Werbeindustrie suggeriert, dass Milchschnitte, Knoppers und andere Kunstprodukte Lebensmittel seien, bloß weil man sie in den Mund stecken und herunterschlucken kann. Was ist jetzt an Milchschnitte bitte schlimm? Weil manche ja, Leute zu halt dick sind. Was? Ich meine, das muss aber, wie Oscar Wilde-Fan im Chat richtig anmerkt, das Stichwort ist der mündige Bürger. Ja, das, den gibt es in Deutschland nicht. Da gibt es nur von oben nach unten reguliert. Ja, der mündige Bürger hat seinen Mund nur, um Milchschnitte reinzuschaufeln. Ja. Wie lächerlich. Was ist denn der Staat? Wann genau fing das eigentlich an, dass Verbieten tabuisiert wurde? Das kann ich dir sagen, Willi. Das letzte Mal haben wir damit angefangen, Verbieten zu tabuisieren, 1945, aus Gründen, Willi, die du vielleicht nicht verstehst, aber für jemanden, der in Deutschland im Nachkriegsdeutschland sozusagen, auch wenn es bei mir das entfernte Nachkriegsdeutschland war, groß geworden ist, da weiß ich Freiheit zu schätzen, weil man mir einfach beigebracht hat, wie flüchtig Freiheit ist und wie slippery die Slope ist, auf der die Freiheit Orkus schlittert, wenn man erst anfängt, sie einzuschränken. Sehr schön gesagt. Also. Ich erinnere das an so eine Grüne aus dem Bundestag, die hat gesagt, diejenigen, die immer was verhindern wollen, dass sich was verändert, die haben schon immer die Freiheit ins Feld geführt, ne? Als Begründung, dass sich eben nichts ändern muss. Ja, oder diese komische Frau Professorin mit dem Paritätsgesetz und so, mit diesen Sprüchen, mit Freiwilligkeit kommen wir ja nicht weiter. Ne? Ich glaube, in der Diskussion war das auch, ja. Ja, das sind die totalitären Absichten von Intellektuellen, die es nicht schaffen, gerade auszudenken und die Gesellschaft einfach umformen wollen nach ihren gut dünken, was sie auch immer für richtig halten. Also, das ist im Grunde totalitäres Gedankentum. Also, ja. Und sie setzt halt in dem Artikel auch Dinge gleich, die einfach Schwachsinn sind. Ja. Sie sagt, wenn die Rumänen hierher fliehen, dann sagen die Rechten, die würden ins Sozialsystem einwandern. Aber wenn deutsche Unternehmen wie die Allianzversicherung mit ihrem Ableger in den Rumänen Land wegnehmen, dann nennt man es Business. Als wenn das irgendwie zwei Seiten der gleichen Medaille wären. Ein fetter Versicherungskonzern, der international agiert, Der ist halt so deutsch wie Sebastian Vettel. Der hat seinen Wohnsitz auch in Österreich. Also, das ist lächerlich einfach. Das ist auch einfach, das ist Propaganda, das ist Populismus. Das ist genau das, was ihr angeblich nicht wollt. Ah. Die Unfähigkeit zur Freiheit. In Deutschland herrscht ein zunehmend repressives Klima. Interventionen und administrative Lösungen aus politischen Interessen ersetzen in Deutschland Hochschul- und Kulturszene zunehmend den demokratischen Diskurs über eine Renaissance des Totalitären. Ah, sehr lesenswerter Artikel. Also absolut, ja. Also der fasst nochmal zusammen, dass gerade an den Hochschulen ein wirklich beschissenes Klima herrscht inzwischen, was wir vor 5 Jahren oder so in Amerika gesehen haben, auch während Gamergate und danach diese Sachen mit den Berkeley Riots und was auch immer. Das haben wir jetzt hier in voller Fahrt, diese Geschichten mit den Professoren, die gemobbt werden, die denen versucht wird irgendwie, oder na, und wenn es nur eine Bibliothekarin ist, die für die AfD kandidiert. Es sind schöne Sätze drin, wie man muss nur einmal Lenin oder Stalin lesen, um das Muster zu erkennen, um die Sprache zu verstehen, welche die Sprache von Zensoren ist. Die Freiheit wird zur sogenannten Freiheit und die sogenannte Freiheit zum Vehikel der Einschränkung der Freiheit von Frauen in der Kunst, wie einst zum Vehikel der Unterdrückung der Proletarier. Bereits das Hashtag Wessenfreiheit stellt die Bewegung als illiberal bloß. Denn die Frage allein impliziert schon, dass die einen frei und die anderen unfrei sein sollen. Doch das Wesen der Freiheit besteht in ihrer Universalität, darin, dass sie niemandem gehört und für alle gilt. Kann ich kaum was dazufügen. Also, sehr schöner Beitrag, mal wieder aus der Schweiz. Mal wieder von der NZZ, die halt eben nicht dem hinterherläuft, was die anderen alle schreiben. Und ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich reiche Breitbart nur mit einem Kaviat irgendwie hier gerne ein, so ungefähr. Es ist ein Artikel von Alun Bukhari. Das ist in dem Fall mein Kaviat. Der tut mir leid, weil Lawrence Southern sein Herz gebrochen hat. Und deswegen habe ich gedacht, können wir auch mal einen Breitbart-Artikel. Außerdem ist er interessant. Den habe ich gerade nicht präsent, Kaviat. Einschränkung. Okay. Hier geht es darum, dass es angeblich ein Papier gibt, das den Titel trägt Hate Agent Policy Review, das bei Facebook intern kursieren soll oder kursiert haben soll. Und da geht es darum, wie jemand als Hassagent eingestuft werden kann auf der Plattform und welche Regeln es da gibt. Das sind so die üblichen Sachen, wenn du die falschen Leute likest, kriegst du einen Strich, und wenn du die falschen Leute retweetest, kriegst du einen Strich, und wenn du den falschen Leuten halt irgendwie Sachen an den Kopf wirfst, kriegst du einen Strich. Ja, voll gut, Social Credit Score for the win. Schwarze Punkte und goldene Sternchen, ne? Also zum Beispiel ist hier ein Ausschnitt aus dem Papier, da heißt es: Individual has made public statements or statements made in private and later made public using tier 1, 2 or 3 hate speech or slurs. Wenn das dreimal passiert in einem Dingens, dann gibt es ein Signal. Wenn das mehrmals passiert, gibt es ein Signal und so weiter, bis du genug Hate-Signals gesammelt hast, und dann wirst du halt eingeschränkt. Interessante Geschichte. Wie gesagt, das ist eine Behauptung. Man kann in den Fällen ja immer schwer nachweisen, dass so ein Dokument wirklich echt ist. Aber es klingt für mich und für meine Erfahrung auf Social Media, jetzt nicht unbedingt Facebook, sondern eher Twitter, klingt das sehr glaubhaft, weil ja man merkt halt, wie man in die eigene Blase eingesperrt wird. Wir bauen uns unsere Echo-Kammern. Ich habe jetzt gehört, dass man dass sie auch so Links bestrafen, eben das, je nachdem, wo man vorhin verlinkt, dass das auch direkt gelöscht wird und so weiter. Auch bedenkliche Entwicklung auf jeden Fall. Und in Deutschland auch. Und der Bundestag. Ach ja, genau. Der Bundestag, das ist schon wieder ein bisschen älter, also ich glaube 2 oder 3 Wochen. Und zwar hat die AfD hier nochmal einen Antrag zur Freiheit im Netz, Bürgerrechte stärken, vorgelegt. Und ich wollte hier mal den ja, diese Rede von dem Herrn von der CDU hier abspielen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Antrag der sogenannten AfD enthält überwiegend relativ coole Ideen, die wir hier auch alle schon mal gehört haben. Und ich will anfangs nur eine einzige Sache mal aufgreifen, dass die Übertragung des Medienprivilegs auf meine Ja, genau. Äußerungen von Privatpersonen. Wie in verschiedenen Debatten, so bleiben Sie auch heute mit Ihrem Antrag dafür eine stabile, tragfähige rechtliche Grundlage schuldig. Deswegen lohnt es sich einfach nicht, damit zu beschäftigen. Und es ist ja geradezu ein Treppenwitz, dass ausgerechnet die Fraktion, die die größten Schwierigkeiten damit hat, andere Meinungen zu akzeptieren und sich nicht in Kenntnis, Armut und schlechter Erziehung zu ergehen, dass ausgerechnet die Grünen heute vorgibt. Ich möchte lösen, er meint die Grünen. Darf ich lösen? Ja. War ich richtig? Die Grünen? Nicht die Grünen. Schade. Die heute vor sich um die Freiheit im Internet und um Bürgerrechte scheren zu wollen. Ich will mich in der verbleibenden Zeit dem NetzDG Schreien Sie mal nicht dazu, Sie hören ja gleich noch ein bisschen was Zielführendes. Ich will mich in der verbleibenden Zeit mit dem NetzDG beschäftigen. Und meine Damen und Herren, das bietet sich an, weil der Rechtsausschuss dazu gestern eine Anhörung durchgeführt hat. Und eingangs ist festzustellen, die Aufregung hat sich von einigen Ausnahmen abgesehen. Die Aufregung von vor 2 Jahren hat sich weitgehend gelegt. Woran kann man das erkennen? Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass wir gestern eine ganz sachliche Auseinandersetzung haben. Und das kann man auch daran erkennen, dass beispielsweise, ich will es heute durchaus noch mal ansprechen, 3 der insgesamt 4 Oppositionsfraktionen zum Teil zu Beginn und zum Teil auch während der Anhörung gar nicht anwesend waren und daran teilgenommen haben. Aber woran liegt das, dass die Diskussionssituation durchaus viel sachlicher geworden ist? Es liegt nämlich daran, dass die Meinungsfreiheit überhaupt nicht eingeschränkt worden ist, dass es kein Overblocking gibt und dass das Netz die... Ja, es gibt kein Overblocking und genau. Der Himmel ist grün, weil Gründe. Weil hier, einfach weil Gründe. Und hier müsste man jetzt eigentlich, das habe ich jetzt leider nicht rausgesucht, hier müsste man eigentlich diesen Tweet von William Shatner zeigen, mit was ist das denn, wo er da irgendwie eine E-Mail gekriegt hat, dass irgendeiner von seinen Tweets wegen Netzwerkdurchsetzungsgesetz da irgendwie in Deutschland nicht aufrufbar ist oder so. Ja. Ne, es gibt kein Overblocking, ja. Und dass das NetzDG einfach gut funktioniert. Meine Damen und Herren, gestern waren sich bis auf den von der AfD benannten sogenannten Sachverständigen, der im Übrigen eher mit Selbstmarketing beschäftigt war, alle übrigen durchweg einig, dass das NetzDG materiell weiter fortgeführt werden muss und dass es eben auch besonders zielführend war. Das ist ja schön, meine Damen dass und sich Herren, alle einig sind. Es wurde freuen wir uns aber mal. Ne? Mann, Mann. Ja, ich meine, ich erinnere so mich auch noch Einigkeit. An die Debatten damals. Ne? Das haben wir uns ja hier alles angeschaut. Also das war ja auch alles so ein, ja, warum nicht schon lange so? Und das ist jetzt aber übers Knie gebrochen. Und also irgendeinen Krempel haben zu wollen, da sind die sich ja leider auch einig. Also zumindest die Fraktionen, die damals im Bundestag waren. Ja, nun, das macht ja trotzdem keinen besseren Eindruck, wenn sich alle einig sind. Irgendwie ist das so eine Einheitsfront gegen den Bürger oder was, ne? Aber die sogenannte Alternative, ja. Die ist sich nicht einig. Zielführend, weitgehend funktionabel beschrieben und wir als Union sagen, etwas Gutes kann durchaus noch besser werden. Deswegen werden wir uns mit dem Thema der regulierten Selbstregulierung beschäftigen, diese etablieren und stärken. Das ist ein denkbar freiheitlicher Ansatz. Was ist das? Was? Ja, Selbstregulierung. Also das sollte euch eigentlich schon was sagen, weil das war ja quasi einer von diesen Prinzipien, diese da zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ist nichts Neues. Also das war ja, den Namen, also das Wort kam, also die Bezeichnung habe ich jetzt nicht auf dem Schirm irgendwie, Die Idee dahinter ist, dass du einfach nur die Strafen groß genug machst und dann sozusagen eine Selbstregulierung entstehen. Ja, das war ja, genau, das war ja die ganze Idee dahinter. Das war ja das, was viele Kritiker halt als Privatisierung der Rechtsdurchsetzung bezeichnet haben. Wir wollen das Beschwerdemanagement der Plattform klar und verständlicher gestaltet sehen. Und ich will ein weiteres Beispiel nennen. Das Putback-Verfahren muss geregelt werden. Und zwar einfach so für jedermann, dass unrechtmäßig gelöschte Inhalte möglichst schnell wieder eingestellt werden. Und es gilt natürlich auch, dass Transparenzberichte, die... Ja, aber es gibt doch kein Overblocking. Was redet er denn, dass es möglichst schnell wieder eingestellt wird, weil es kein Overblocking gibt, weil Logik braucht man nicht, weil man kann sich im Bundestag stehen und einfach machen und die Meinungsfreiheit einschränken. Meine Güte. Vergleich. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich damit schließen. Wirkliche Freiheit braucht Spielregeln. Wer Spielregeln abschaffen will, der liebt das Faulspiel. Die CDU/CSU will wirkliche Freiheit im Internet und deswegen stehen wir zum NetzDG und machen es besser und sind dafür für zielführende Hinweise stets aufgeschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die einzige Spielregel von Freiheit ist die Freiheit des anderen, oder? In Rumänien hat, nachdem die Sowjetunion für beendet erklärt worden ist und der Eiserne Vorhang gefallen ist, hat sich die rumänische Regierung kaum um das Internet gekümmert. Und man hat das so gut wie keine Gesetze für Regulierung im Internet gemacht. Mit dem Herauskommen, dass die dort 10-mal schnelleres Internet haben, was 10-mal günstiger ist, wie hier in Deutschland. Und hier haben wir eine Debatte über langsame Leitungen, die man regulieren muss. In einem Industrieland. Aber so unreguliert, dann werden die alle wahrscheinlich zu Kinderporno downloadern oder was, ja? Es ist einfach, ich halte es nicht aus, Herr Müller. Ich hatte vor allen Dingen scheinbar auch was verwechselt. Also ich meine, ich wusste zwar, dass das ein ziemlich beschwerter Beitrag war, aber ich dachte eigentlich, er sagt auch, also ich glaube, das war dann der von Notz, der sich darüber aufgeregt hat, dass die AfD diesen inländischen Zustellungsbevollmächtigten von Facebook und so weiter behalten möchte und das NetzDG abschaffen. Weil ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, dass in dem ersten Entwurf zur Abschaffung des NetzDGs, die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass dieser inländische Zustellungsbevollmächtigte, dass sie den dann damit auch abschaffen würden. Und das haben sie jetzt quasi dann wieder reingenommen, sozusagen. Aber das ist natürlich auch wieder falsch und pfui und verkehrt und keine Ahnung, ja. Also, ja, muss man natürlich doof finden, weil es ist von der AfD, aber, ja. Blaue Partei, böse. Ja, blaue Partei genauso verdächtig wie alle anderen. Ja, das stimmt. Politik verdächtig. Majid Nawaz nicht verdächtig. Ich mag den. Es geht hier um zwei Comedians aus Großbritannien und das halt die eine, die meinte, warum Milchshakes, warum keine Säureattacken und der andere Comedian, der hat bei der Royal Wedding ein Foto rausgetweetet, wo halt die Queen mit einem Affen in einem Anzug irgendwie dasteht. Und ja, der eine hat halt seinen Job verloren und jetzt wird die andere investigiert. Und es ist halt irgendwie, können wir bitte den Clowns ein bisschen Luft zum Atmen geben? So, ich weiß nicht. Also Majid setzt sich hier so für das, was man Common Sense bezeichnen könnte, ein. So, aber ja, Großbritannien ist halt Großbritannien. Noch ein Stückchen totalitärer oder halt Kuckuck-mäßig. Ich will es nicht totalitär nennen, aber Großbritannien hat so oft News, die einfach nicht gut sind, so mit Upload-Filtern und tralala und müsst echt mal einen Sonderstream zu Großbritannien machen, wie viele Einschränkungen da vorhanden sind. Also es ist echt krass. Also, ja, wobei ich diesen Vergleich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Also den er hier trifft, weil ich meine, das eine ist ja wohl irgendwie, wenn ich sage irgendwie, das muss Säure sein oder so, das hat ja irgendwie mit Gewalt dann auch zu tun. Und wenn ich jetzt irgendwie nur so einen Affen da irgendwie habe auf einem Bild, ist halt ein lustiges Bild. So. Also finde ich nicht ganz vergleichbar. Es ist auch nicht. Also, wobei sie im Originalkontext auch meinte, ich will nicht dazu aufrufen, aber warum nicht Säure? Ich mir auch denke, ja Leute, ich... Ja, das ist dann einfach Schutzbehauptung. Also Ja. Die Frage ist halt, darf jedes Camp einen blöden Spruch haben? Weißt du, soll man den Linken prinzipiell erlauben zu sagen, ab ins Gulag? Darf das die Linke? So, und was darf dann die Rechte? Darf die dann sagen, ab in Helikopter? Oder weißt, darf man das oder darf man das nicht? Ist es noch lachhaft oder ist das, weißt du, ich keine Ahnung. Aber hier, Bill Mayer, der sagte, a cancer on progressivism. Und er meint, dass political correctness nicht so gut ist. Und ja, vielleicht hört ja jemand auf den Bill Mayer. Also, ich glaube es zwar nicht, aber er hat was gesagt. Mehr macht der Herr auch nicht, außer viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber er kann das aber auch ganz gut, ne, mit der political correctness teilweise. Das habe ich mir aber auch schon gesehen, war nicht. Ja, ich fand das krass, wo er irgendeinen Rapper da hatte, wo es dann hieß, a teachable moment, wo ich mir auch dachte, Bill Mayer, Alter, Respekt gone. Der Mann hinter der Apocalypse. Ja. Ach. How neutrality is making us dumber. Es ist ein interessanter Talk von Carlos Massa darüber, dass man keine Neutralität braucht, weil man weiß, was richtig ist. Also, finde ich super. Das, der hat einen Plan. Also, und in dem Video geht er davon aus, dass du sofort beeinflussbar bist. Dass wenn du heutzutage Vaccines hörst, also Impfung, dass du sofort an Impfgegner denkst. Und dass die Medien daran schuld sind. Und dass du dann gedanklich falsch programmiert wirst von den Medien. Und das ist dann böse. Und deswegen ist Neutralität blöd. Deswegen sollte man keine Neutralität haben und einen Impfgegner nicht auch mal zu Wort kommen lassen. Meine Güte. YouTube is radicalizing members of the right and left to have actual conversations. Ein guter satirischer Artikel auf diesen New York Times Artikel, wo ein Typ links radikalisiert worden ist und vorher rechts radikalisiert worden ist durch den bösen Algorithmus, den es zwar so nicht gibt, weil er immer nur zum Mainstream verlinkt, aber ja, läuft. YouTube programmiert die Jugend um. Ja, aber also wenn ich sehe, wie viel Resonanz dieser Artikel hat und wie viel darüber geredet wird, das ist schon merkwürdig. Auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingstweet der letzten Zeit. Das ist der hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung, keine Ahnung, wie er heißt, aber der ist irgendwie neu. Zumindest taucht er jetzt irgendwie auf. Wahrscheinlich einer von den Leuten, die Zeit dafür haben, um irgendwie bei der Entwicklungsstiftung ohne Geld irgendwie Aktivismus zu betreiben oder so, weiß ich nicht. Aber ich finde es einfach unglaublich lustig, dass er diesen Polo-Shirt hier anhat. Dass diese ganzen Cowboys-Leute hier tragen, die ja als unglaublich schlimme Hassgruppierung gelten. Ich glaube eher, das ist die Planstelle für Diversität und sie macht das, um Klischees zu durchbrechen. Er macht das. Fred Perry wird auch von Redskins getragen, das ist Quatsch. So. Hab ich auch da drunter geschrieben, aber es ist ja eh nur ein Troll-Tweet gewesen. Verstehe ich nicht, Troll-Tweet. Ja, das steht da, guck mal in den Text, da steht da ein Hashtag, glaube ich, drin. Dass irgendwie Trolls auch nur People sind. Ja, das liegt ja an diesem Get Trolls Out. Whatever, auf jeden Fall. Kenne ich diese Marke, Fred Perry, dass sie eben auch von den Linken getragen wird. Kein Troll ist illegal. Insofern ist es nicht so ganz eindeutig die Zuordnung oder das kann man eigentlich nicht so machen. Das ist eher dann deswegen halt auch ein Troll-Eintrag, würde ich sagen. Involuntary Proud Boy. Ja, genau. Involuntary wird. Also ich glaube, die Leute werden auf jeden Fall marginalisiert. Also. Von daher. Mit Margarine. Aber, ja, aber es ist ein hart. Aber Media Diversity Institut, ne? Also. Ja. Wundervoll. Das hat schon so einen Namen, der einfach nur nach Überfluss sich anhört. Media Diversity. We seem to be moving steadily in the direction of a society where no one is responsible for what he himself did, but we are all responsible for what somebody else did, either in the present or in the past. Ja, das kenne ich auch zu gut. Sehr weise, auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich mag den Thomas sehr. Thomas Sowell, der hat ein Buch geschrieben, Intellectuals in Society, was ich sehr abgefeiert habe. Also in meinen Augen sind die Bücher von dem wie Pringles. Du machst die Packung auf und du hörst nicht mehr auf. So, du liest ein Buch, du holst das nächste, holst das nächste. Der hat ja. mich echt geprägt. Aber da muss ich nochmal was anmerken, was ich glaube schon mal angemerkt habe. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, dass diese verbale Virtuosität, die er da beklagt bei den Intellektuellen, das ist natürlich was, was ich dem Typen auch vorwerfen könnte. Bei manchen Vorträgen, die er so hält, da habe ich schon das Gefühl, der gefällt sich so ein bisschen mit dem Kram, den er so erzählt. Also ja. Aber das ist natürlich niemals perfekt und ich fand das, also ich habe bisher erst ein Buch von ihm gelesen, aber das fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Und The Conflict of Visions von ihm ist auch sehr gut. Also, wenn er die Intellektuellen erreichen will, dann muss er vielleicht auch ihre Sprache sprechen oder so. The Mimetic Tribes of the Culture War. Das ist ein relativ langer Blogartikel, der am Anfang ein bisschen allgemein Grütze zum Kulturkrieg von sich gibt. Das hört sich jetzt herablassender an, wie es gemeint ist. Der Artikel ist tatsächlich sehr lesenswert. Hat auch viele gute Quellen drin. Also wenn du jetzt mit dem Artikel anfangen würdest und sagen würdest, ich lese jetzt mal alle Quellen, dann bist du da schon ein bisschen beschäftigt und bist danach ein klügerer Mensch, auf jeden Fall. Und abgesehen von dem Artikel selber gibt es in dem Artikel aber ein Excel-Sheet von verschiedenen mimetischen Stämmen. Und ich fand die Übersicht einfach zu geil. Also ihr müsst euch das mal in Ruhe angucken in den Quellen, bitte. Es ist halt schon geil. Du hast halt Antifa, Occupy, Dirtbag Left, Democratic Socialists of America. Das ist natürlich Kulturkrieg auf USA angewendet. Aber im Grunde geht der Artikel davon aus, dass halt die postmoderne Annahme von der Frakturierung der Öffentlichkeit stattgegeben wird und dass du dann halt zig verschiedene mimetische Stämme hast, die miteinander kämpfen und versuchen, ihre Vision umzusetzen und die Tea Party und die Trumpers und der QAnon und die MRAs und die MGTOWs und Establishment Right und Post-Rationalists und New Atheists und Optimists, Establishment Left und alle kämpfen miteinander und jeder hat verschiedene heilige Kühe und verschiedene Ideen, die sie umsetzen wollen mit heiligen Werten und mit verschiedenen Ideen, die sie halt umsetzen wollen. Ich finde es einfach spaßig, also sich das anzugucken, dir so zu überlegen, dass du jetzt nicht nur progressive SJWs und Marxisten hast, sondern dass es halt viel mehr Gruppen gibt, die auch untereinander miteinander kämpfen und dass ein Neo-Marxist was anderes ist wie Old Left. Und das ist zwar dann vielleicht auch ein bisschen Haarspalterei, aber ich finde es einfach schickig, wenn du im Detail drüber nachdenkst, wie unterschiedlich eigentlich diese ganzen verschiedenen Strömungen sind. Also wie so viele kleine Kulte, die aufeinandertreffen und sich bekämpfen, um mehr Anhörer, also mehr Followerschaft sich bewerben. Und ja, das ist auch nochmal ein längerer Artikel zum Kulturkrieg. Den solltet ihr euch durchlesen, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Community spaltet. Ja, weil Slate Star Codex, der hat in Reddit und der hat den Kulturkrieg Thread und der musste dann gehen, weil man den Betreiber von Slate Star Codex halt diskreditiert hat mit halt Themen, die im Kulturkrieg Thread in seinem Reddit Forum drin passiert sind und solltet euch das mal in Ruhe durchlesen, dass sozusagen ein kultureller Sieg von SJWs, dass der halt relativ einfach umgesetzt werden kann, wenn man halt sich einfach mal so einen Artikel wie hier durchliest und versteht, wie zum Beispiel ein Hub, wo halt tausende von Leuten sich regelmäßig treffen, plötzlich vom Thema ein bisschen in die andere Richtung geschubst werden kann. Also sozusagen schreibt hier jemand, der persönlich mit der Betreuung von der Community halt involviert war, die halt über seinen Namen gelaufen ist, wie das für ihn war, als dann sozusagen die Medien hinter ihn hergesprungen sind und gesagt haben, du, böse Bösewicht, weil da gibt es Rechte, die bei dir irgendwas erzählen. Ja, ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Ja, die CDU hat einen Verein gegründet, intern, das war mir nicht bekannt, das ist zwar nicht unbedingt so richtig neu, namens Werteunion oder so. Und da haben sich wohl die hin abgespalten, ein wenig, die von der Merkel-Politik so ein bisschen angenervt waren. Also eher ein leicht rechter Verein sozusagen aus der CDU, die sich sozusagen aufs Konservative besinnen, nehme ich mal an. Und die sorgen jetzt ja nicht direkt für Ärger oder so, aber wollen eben den Kurs mitprägen. Fand ich ganz interessant, wollte ich einfach nur mal gezeigt haben, dass sich da so ein Verein irgendwie abgespalten hat, beziehungsweise abspalten will. Da die das aber intern auch nicht unbedingt akzeptieren, ja, steht sowas zu befürchten wie die Abspaltung einer CDU oder so, wie 1930 oder was die SPD sich abgespalten hat von der SPD. Da geht intern bei der CDU auch ganz schön, ist da auch ganz schön Druck unterm Kessel. Hat man den Eindruck, wenn man sowas sieht, ne? Also diese internen Abspaltungen und das auch noch von relativ bekannten Leuten. Ich glaube nicht, dass die ihr eigenes Ding machen. Ich denke mal, nur das ist die Leute, die die CDU wieder großartig machen wollen, ne? Und der Gensing, der riecht sich wahrscheinlich drüber auf, wie er hier auch schon steht, dass das eine kleine Gruppe ist, aber die ständig irgendwo zitiert werden. Ne? Also das ist schon so, dass, also ich kannte die schon länger, weil irgendwie bei Twitter und so poppen die alle naselang auf, ne, auf jeden Fall. Und der hier, Herr Maaßen, ist ja auch prominenter als Mitglied von dem Ding. Ja, aber... Ja, ich erinnere das jetzt auch an den Otto so ein bisschen. Der war ja eigentlich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen häufig vertreten und so weiter. Dürfte er da seine Meinung sagen. Und er hat sehr aus irgendeinem Grund, so politisch korrekten eben, der hat ziemlich rausgeschasst und... Ja, das ist dann kein Wunder, dass die Leute sich da irgendwie einen anderen Weg versuchen zu suchen. Gut, dass sie sich jetzt abspalten direkt, das glaube ich auch nicht unbedingt. Anzeige wurde erstattet für die Strache-Videosachen. Anzeige ist raus, meinst du? Anzeige ist raus. Wobei ich, da muss ich sagen, da habe ich aber auch ein zynischeres Weltbild einfach. Sowas wie da mit dem Strache gemacht worden ist. In meinen Augen passiert sowas andauernd und ständig. Also innerhalb der Gesellschaft. Und sozusagen jetzt da ein großes Fass draus aufzumachen und zu sagen, oh, das war jetzt aber, da müssen wir jetzt aber rechtlich vorgehen. Ja, finde ich schon ein bisschen peinlich so. Also, dass man versucht, einen politischen Gegner so reinzulegen. Also, das sind halt zynische Methoden, aber in meinen Augen findet es viel häufiger statt, als die Leute wirklich wissen. Also, und deswegen finde ich das ein bisschen so, ja, das war jetzt schon ein bisschen ein Foul, aber halt gleich nach dem Schiri zu rufen und zu sagen, ah, jetzt werd mal aktiv, Rechtsstaat, weil pfui Sachen mit mir gemacht worden sind und ich mich reinlegen habe lassen, ist halt schon irgendwie mau, finde ich. So, ich, ja, also. Wann war es? Die Woche war Frauenstreik in der Schweiz und hier sehen wir den Innenminister der Schweiz, der uns sagt, dass wir endlich was ändern müssen. In einer Parodie auf ein altes Bob Dylan-Video. Ja. Der Turnout war wohl ziemlich gut in der Schweiz, so zumindest was die Veranstalter behaupten, waren da irgendwie 160.000 Leute auf der Frauen auf der Straße und endlich hätten die Anliegen der Frauen wieder im Blick gestanden. Da habe ich dann sehr gelacht. So, wie wir hier wöchentlich zeigen, stehen die Anliegen von Frauen ständig auf der Agenda. Wie ist denn das mit dem Streik? Sind da Sachen auch ausgefallen? Ist der Strom ausgefallen oder so? Wahrscheinlich doch, ne? Ich habe nichts gehört. Du. Ach, Mensch. Nee, also in Argentinien und Chile, vielleicht ist das irgendwie so eine... Die hatten verzögerte Fernwirkung, dass da dann der Strom ausgefallen ist. Aber ist normal, wahrscheinlich mussten die da nicht mehr streiken, weil es war schon Gleichstrom. Oh Mann. Vor allem aber auch jetzt in dem Standbild finde ich auch wieder interessant, dass auch hier wieder dieser Kampfbegriff benutzt wird. Anstatt Gleichberechtigung wird hier Gleichstellung gefordert. Und die Augenbrauen machen mir irgendwie Angst. Aber es sind immer noch zwei Augenbrauen. Das ist keine Monobraue. Ja, also sie hatten auf jeden Fall noch nicht die gleichen Ergebnisse, ne? Das worauf es hinausläuft. Und Gewalt und so, wenn man die ja beenden. Ja, ich habe das ja auch gesehen in der Tagesschau und so, da hatten sie das auch so gleich berichtet und diese immer gleichen wiedergekäuten Argumente da von dem Lohn und so weiter. Das ist, finde ich, wirklich mehr peinlich. Ja, die haben da ja auch wieder nur den üblichen Kram gefordert. Pink Tags und solche Sachen. Das sind die politischen Themen, die die Welt bewegen. Pink Tags. Ja, genauso ist es auf der Frauenministerkonferenz auch gewesen. Verschiedene Suppen für Jungs und Mädchen, ungleiche Bezahlung, Rollenbilder in der Werbung, darüber diskutieren die Frauenministerin bei einem Treffen. Schon interessant, dass es auch nur Frauenministerinnen sind, ne? Das sind gar keine Jugendministerin mehr oder Seniorenministerin, sondern ja, nur Frauenministerin. Ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne? Also wie diese Ministerien sich irgendwie zusammensetzen und so, das ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden. Wie sie sich nennen, ja, auch. Witzigerweise. Man hat ja, also was ja auch gerne gemacht wird, ist Inneres und Sport und so. Und das fand ich auch mal ganz lustig. Ja, also wahrscheinlich. Ja, die haben halt aber auch nichts Wichtiges zu fordern hier. Die haben das mit den Tütensuppen, haben sich darüber aufgeregt, dass es eben jetzt unterschiedliche Tütensuppen gibt für Männer und Frauen oder sowas. Tütensuppen, ja. Ist das wichtig, ne? Ja, und appellierten dann die Bundesregierung, das Thema Gleichstellungspolitik bei der deutschen EU-Ratspräsidentschaft besonders zu betonen. Man betrachtet es mit Sorge, dass viele im EU-Parlament dann zurückdrehen in der Gleichstellungspolitik wollten. Ja, schön. Ja, Gleichstellung, Stellung, Stellung, Stellung, ne? Ja, genau. Die wollen alle zurück zu den alten Tütensuppen. Ja, genau. Das ist ziemlich reaktionär. Ja, ich meine, aber das, was mir dazu direkt einfällt, ist, wir brauchen Parität, weil ja die Frauen nichts entscheiden dürfen. Ne? Also, aber dann kannst du irgendwie eine Konferenz abhalten von irgendwelchen Leuten, die alle nichts anderes zu tun haben, als sich politisch mit Frauen zu beschäftigen. Und die dann irgendwie Forderungen auch schön, stellen. Wäre doch schön, wenn die Männerminister sich mal alle... Ach, Moment. Also ich finde, eine Frau kann auch ruhig eine Männertütensuppe essen. Das ist, die kriegt die schon auf. Eine Frau ist genauso stark wie ein Mann, die kann ja auch dann die Tüte öffnen. Das wird schon gehen. So, hier in dem Artikel ging es darum, dass jemand sich an der Uni in Thüringen, glaube ich, in Halle zum Gleichstellungsmitarbeiter, Gleichbeauftragten da wählen lassen wollte. Und das ging nicht mehr, weil das Gesetz nämlich geändert wurde dahingehend, dass es nur noch weibliche Mitarbeiter machen dürfen. Ja, vorher war das nicht so eindeutig, dann haben sie das irgendwie gemischt, weil sie da der Meinung sind, dass das eben ein Thema ist, das beide Geschlechter angeht. Tätere. Aber das ging jetzt, wie gesagt, nicht mehr, weil das jetzt im Gesetz geändert wurde. Das finde ich schon manchmal kackfrech, das ins Gesetz reinzuschreiben, dass Gleichstellungsbeauftragte nur weiblich sein dürfen. Ich habe das auch nochmal geprüft, ich habe das Gesetz mir rausgesucht und angeguckt und da steht da tatsächlich so drin, also das Wort weiblich einfach dann davor geschrieben, ne, damit es ein bisschen noch eindeutiger ist. Also abgesehen davon, dass das eben sowieso überall so läuft in der Regel, finde ich es dann schon noch ein bisschen dreist, das auch noch dann so reinzuschreiben. Aber Männer können doch... Das ist lachhaft, echt. Frauen können doch auch einen Penis haben. Dachte ich. Habe ich gelesen. Naja. Ja, wäre vielleicht eine Argumentationsweise, die man da anführen könnte, stimmt schon, ne? Haben sie bisher noch nicht in Betracht gezogen, offensichtlich. Wir wollen das noch ehrlich machen. Ja, aber darauf wird es vielleicht auch hinauslaufen, dass sich alle dann gegenseitig mit diesem Quatsch anlügen, nur damit sie dann eben das entsprechende, den entsprechenden Status oder sowas bekommen können. Das ist lächerlich, ne? Oder? Ja, rein verfassungstechnisch, wenn du jemals einen solchen Status durchsetzen willst, irgendwie, dass jemand das ändern kann, dann müssen das alle können und damit ist jegliche Geschlechterpolitik zum Fenster raus. Ja. Man in prison for 28 years after woman dreamed that he raped her to be freed after another man confesses. Ja, die Überschrift kann man auch so auf sich wirken lassen. Gut, ist auch reißerisch, ist natürlich hier Daily Mail, bitte nicht vergessen, aber einfach nur 28 Jahre, weil die Vergewaltigung geträumt worden ist. Wow. Das ist aber echt Daily Mail-Style so. Ja, noch schönere Dinge kommen aus Großbritannien, nicht nur die Daily Mail. Oder kommt die aus Amerika? Na egal. Auf jeden Fall haben wir hier die während in Deutschland die Ministerinnen noch beraten, was man alles verbieten kann, machen die Briten mal wieder Nägel mit Köpfen. Gender-Klischees, die Leuten potenziell schaden dürfen jetzt nicht mehr verwendet werden. Ja, Moment, das haben wir in Berlin doch auch schon. Ja, aber ich meine, das hier, es geht da auch um TV-Spots und sowas. Hm? Okay. Ja. Und es ist halt so, that's the problem. The adverts rely on stereotypes. We know why they do it, because it's easy. Nee, weil das so funktioniert, weil der Mensch so funktioniert. Weil so auch Geschichten seit Tausenden von Jahren funktionieren. Ja, und das ist doch einfach nur einfach. Wir brauchen Kulturkampf, alles muss umgewälzt werden. Das ist halt schwierig. Aber so bauen wir uns den neuen Menschen. Ja, ich glaube, das ist doch immer der Punkt, Chris, weil es ist doch egal, was gezeigt wird. Du kannst immer deine feministische Kritik da anbringen. Ja, also es ist wirklich egal, was gezeigt wird. Man kann immer eine Kritik anbringen. It's so, the small things, though, that build up. Die wird dann wahrgenommen. Ich habe jetzt hier ein Video angeguckt von Goodfellow und von Sargon auch schon dazu. Und der Goodfellow vor allem meinte, es wird doch eben nur andersrum wahrgenommen. Er hat dann noch ein paar Beispiele aufgeführt, dass eben eine Frau kommt und sich über eine Werbung beschwert und dann wird die auch gelöscht und verboten wegen harmful bla und so. Und wenn 500, 700.000 Männer ankommen und wollen irgendwas verboten haben, dann wird das nicht gemacht, weil das ist ja nur ein Scherz gewesen. Ja. Aber das ist auch bleibt so bei dieser verlogenen Argumentation und so, ja. Ja, aber das die auch, die Regeln sind so dumm. Also, adverts which show a man or a woman failing at a task because of their gender, like a man failing to change a nappy or a woman failing to park. Wer sagt denn, dass das von ihrem Gender abhängt? Vielleicht konnte die Frau schlecht Auto fahren. Vielleicht hat der Mann das zum ersten Mal gemacht. Wer will mir denn, wer entscheidet denn, wann, weil es gibt ja auch nur Leute, auf die Stereotypen zutreffen. Ja, und es öffnet der Willkür so Tür und Tor, ne? Macht das ja alles möglich. Du kannst machen, was du willst. Du kannst alles verbieten, wenn du lustig bist. Adverts aimed at new mothers, which suggest that looking good or keeping a home tidy is more important than emotional well-being. Vom Kindeswohl kommt in dem Ding gar nichts vor? It's the small things. Emotional well-being der Frau. Ja, der Frau, vielleicht auch des Mannes, aber auf jeden Fall das persönliche emotional well-being deinen Vordergrund zu stellen. Das ist ja fast wie bei, das geht ja dann über 1984 schon hinaus, da ist schon neu, wie hieß er nochmal? Schöne neue Welt oder was angesagt. Ja, das ist so ein bisschen halt auch merkwürdige Selbstzentrierung, noch mehr. Also als müssten wir das fördern, dass die Leute so selbstzentriert sind. Ja. It's the small things, though, that build up, and the small things are what inform the subconscious, he told the BBC. Es ist genauso wie bei dem TEDx-Vortrag von unserem geliebten Journalist, geht man wieder davon aus, dass die Leute ultra manipulativ sind und sehr leicht beeindruckt werden können. Und dass schon der kleinste Stereotyp natürlich die Utopie zum Scheitern bringt, was im Grunde eine Blank-Slate-Annahme der menschlichen Psyche ist. Ich glaube, das ist einfach schon in die Zukunft gedacht, weil das Erziehungssystem, das produziert ja im Moment Leute, die den Blödsinn glauben. Die einzigen, die ihnen in den Weg kommen, sind die alten weißen Männer und schwarzen Frauen und so, die noch lesen können und mit einem Gehirn geboren worden sind, das nicht im Anschluss 6 Jahre lang mit Scheißdreck vollgestopft worden ist. Oh Gott, ey. Ich meine, ich gucke keine Werbung, weil sie mich ankotzt und ich das Zeitverschwendung finde, einen Film mit Werbung zu gucken, einfach. Das ist einfach, man kann dem auch aus dem Weg gehen. Also, man kann einfach sagen, das ist nichts für mich oder so. Aber diese Willensstärke aufzubringen, scheint nicht jedem gegeben zu sein, den Mute-Button zu betätigen, während irgendeine Scheiße in der Werbung läuft. Oh. Ja. Also, super. Also, mehr Regeln. Ich bin, Melikiak hat recht. Ja. Alles regeln. Ja? Regelt die Vernunft in das Volk. Das ist alles ganz klar geregelt. Ja, und das ist auch alles so widerspruchsfrei und so, wie man hier auch sieht, an diesem Tweet hier von mach mir die Welt. Die rosa-hellblaue Falle, ein Twitter-User oder eine Userin, denke ich mal, die nur damit beschäftigt ist, sich drüber aufzuregen, über irgendwelche Geschlechterstereotypen. Und jetzt Richtet sie sich hier drüber auf, dass die Tochter hier so ein Rekrutierungsschreiben von der Bundeswehr bekommen hat. Wo man doch eigentlich sagen könnte, ja Mädchen, das willst du doch. So. Ja, nee, nur die guten Sachen, Christoph. Das ist nicht richtig verstanden. Die wollen nur die Kirsche und die Sahne und so. Da unten das, den trockenen Boden wollen die nicht. Aber die blaue Kirsche und die... Aber Rosa Elberfalle hatten wir, glaube ich, öfter schon. Also das sind, glaube ich, auch die Trottel, die mit hier Stevie Schniedel zusammen irgendwelche Preise vergeben haben für das schlechteste Marketing und so. Und da unten steht ja auch in der Ecke, das können die Zuschauer, glaube ich, nicht sehen, Projekte, Vorträge. Also wir wissen, um was für eine Art Veranstaltung sich das hier handelt. Danke für nichts. Und auch so trotzig hinterher, oh Gott. Ja. Yeah. Kommen wir nun zu den wichtigen Sachen. Die Farbe bekennen. Farbe bekennen. Die Grünen Bundestagswahl 1987 auf der Seite 41 kann man lernen. Also man sieht hier zumindest erstmal Rechtsentwicklung, Rassismus und Faschismus, wie der sich entwickelt, Frauenprogramm und Internationalismus. Aber auf Seite 41 wollen ja, die ganz Grünen, kurz nochmal, wir können da gleich hinspringen. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, das ist bei denen nichts Neues. Ne? Also dieser ganze Klimbim, der war schon immer da. Guck mal, da unten ist sogar Diskriminierung als Frau und Ausländerin. Das ist ja praktisch Intersektionalität. Ja. Damals hieß es noch Double and Triple Oppression. Also wirklich. Also. Ja, ich glaube dir das. Wir wollen alles. Das ist auch so ein Antje-Schrupp-Spruch, oder? Was war das denn hier eben? Okay. Das war der Cohn-Bendit. Oh, biologisch, was biologisches. Oh. NATO-Mitgliedschaft. Was hast du vorhin gesagt, Abel? Das war ein hier Ding von Russen. Ja. Sehr gut. Nee, aber ich finde es halt einfach irgendwie lustig, dass wenn du das Programm anguckst, das halt, ich weiß nicht, der Wahnsinn, der hat System. Also, so. Ich meine, die haben halt ernsthaft versucht, das Internet zu verbieten und PCs zu verbieten. Also. War das so? Das Ding ist das ja, das habe ich auch gesehen. Halt, da war die 41. Ach so, ja, 41 von der eigenen Nummerierung oder wie? Oh, das weiß ich nicht. Okay. Oh, Entschuldigung. Dann muss es die nächste sein. Ist wahrscheinlich die nächste. Das habe ich plötzlich geredet. Entschuldigt. Ja, da ist es. Die Grünen verkennen nicht, dass es bereits Zwänge zur Computernutzung und technisierter Kommunikation in Arbeit und Privatleben gibt. Allerdings werden allzu oft gefährliche und sozial schädliche Produktionen durch Automatisierungstechniken erst möglich, wie uns die Atomtechnologie drastisch vor Augen führt. Andererseits sind durch kapitalistisch-industrielles Wirtschaften ungeheure Altlasten entstanden, die selbst bei einem sofortigen Stopp aller umweltvergiftenden Produktion noch jahrhundertelang überwacht und beherrscht werden müssen. Oh, das ist eine düstere Vision hier. Ja, Weltuntergang seit vielen Jahrzehnten. Weiter runter, glaube ich, kommt der Spaß. Die das Erbe der katholischen Kirche angetreten, würde ich sagen. Befürworten ein bedürfnisorientierte Technikentwicklung auch im Kommunikationsbereich. Die Grünen unterstützen den Widerstand gegen IUK-Techniken und fordern Ausweitung des Mitbestimmungsrechts über Betriebe und Branchen hinweg, um den übergreifenden technischen Vernetzungen begegnen zu können. Verbot von Personalinformationssystemen und sonstigen Systemen, die geeignet sind, die Beschäftigung zu verdaten. Keine Zeiterfassungssysteme damals, ja. Keine Digitalisierung des Fernsprechnetzes, keine Dienste- und Netzintegration im Fernsprechnetz, ISDN, keine Glasfaserverkabelung, Breitband-ISDN, stopp den Kabel- und Satellitenfernsehen, wirksame parlamentarische Kontrolle der Post. Kein Satellitenfernsehen, ach du Schande. Das ist das Tolle. Ja, das ist, da bin ich auch dagegen. Und dieses ISDN will ich auch nicht mehr haben, ja? Und ich weiß auch gar nicht, was sie gegen den Norbert Blüm haben, dass sie ihn da so respektlos darstellen. Die Rente ist sicher. Das wurde damals gesagt. Mhm. Die IK-Technik sind auch geil. Ja. Das erinnert mich irgendwie an K&K-Monarchie. Ja, Information und Kommunikation heißt das. Ne? Ja, schon, klar, aber... Die Grünen sind für Boykottmaßnahmen gegen die Erzeugnisse der IOK-Industrie, wie Bildschirmtext. Oh ja, lass uns nächste Woche keinen Bildschirmtext benutzen. Das zeigen wir uns. Aber ich muss mal sagen, zur Ehrenrettung des Bildschirmtextes, ich kenne tatsächlich noch Leute, die lesen keine Zeitung und haben kein Internet, aber Bildschirmtext. Prüfe spät Bildschirmtext. Nicht wirklich, oder? Doch, doch. Das ist immer noch in 320 mal 200 oder so? Ja. Wie damals? Ja, okay. Es ist jetzt ziemlich scharf geworden natürlich durch die guten Monitore, aber immer auch so klötzig, ja. Also die Klötze sind scharf, aber grob klötzig. Ja, und man weiß alles in zwei Sätzen hinterher zusammenzufassen. Ja, und sind für die Entwicklung alternative Technologien und nicht technologische Alternativen. Nicht technologische Alternativen, ja, okay. Die Grünen wollen eine breite öffentliche Debatte über diese Techniken, damit nicht wieder einmal die Interessen weniger mächtiger, die da oben, über die Zukunft entscheiden. Wenn du etwas weiter runter scrollst, das ist auf der nächsten Seite. Wir brauchen eine Quotierung aller Bereiche des Erwerbslebens. Konkret heißt dies, dass Erwerbsarbeit und Ausbildungsplätze mindestens zu 50% mit Frauen zu besetzen sind. Wo steht das? Auf Seite 42. Das ist die DDR, ne? Da darf man sich eigentlich keine Fehleinschätzung hingeben. Das Programm wollte aus der BRD sowas wie die DDR machen. Und die hat damals noch existiert als abschreckendes Beispiel. Frauenförderpläne in Unternehmen und öffentlichen Verwaltung. Stellen für Frauenbeauftragte auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und in den Betrieben. Gibt's alles heute. Noch, also, weißt du, alles eingeführt worden. Ja. Aber das ISDN, das haben sie uns nicht wegnehmen können. Und den Bildschirmtext, ja. Frauen haben die unsicheren Arbeitsplätze, verrichten die monotonere Arbeit und werden mieser bezahlt. Wird einfach mal so, bitteschön. Ja gut, das mag sogar gestimmt haben, also oder immer noch stimmen, weil ich meine, wenn du so Sachen machst, die halt ja nicht mit einer besonderen Spezialisierung zusammenhängen, dann ist es ja auch leichter, sich da wen anders für zu nehmen. Oder das ja, war ich, ja auch, das ist auch absichtlich so. Das war ja auch vor allen Dingen noch zu einer Zeit gewesen, wo du vielleicht sogar noch Leute gehabt hast, die Gespräche vermittelt haben und so ein Kram. Ne? Also auch irgendwelche Jobs, die dann halt weggefallen sind. Weil das dann einfach so ein böses ISDN gemacht hat für die Leute. Der Teletext hat die Journalisten auf dem Gewissen. Das war gar nicht das Internet. Da gab es auch Leute, die haben ihre Bankgeschäfte drüber gemacht oder so, ne? Das BTX, kann das sein? Ja. Mülltourismus, grenzüberschreitende Beseitigung von Abfällen. 1982 wurden ca. 40.000 Tonnen an Sondermüllabfällen aus anderen Ländern, hauptsächlich der Schweiz und Niederlande, in die BRD importiert, während 180.000 Tonnen in andere Länder exportiert wurden. Davon allein 140.000 Tonnen in die DDR. Aha. Mülltourismus verbieten. Ja. Verbieten. Ja, Globalisierung. Findet man sicherlich noch andere. Globalisierung, immer dran denken. Ein Domina mitschicken. Ja, apropos komische Positionen. Das ist hier die Seite katholisch.de. Und da gab es diese Woche nicht einen Beitrag, wie wir hier sehen, sondern es gab sogar noch einen zweiten zu diesem jüngst erschienenen Papier vom Vatikan, wo man sich kritisch gegen Geschlechtertheorie, Gender-Kram ausspricht und da sagt, das würde die Grenzen zwischen Mann und Frau auflösen wollen. Und ja, das hat hier halt eben zwei Kommentatoren dazu verleitet, hier bei katholisch.de zu schreiben, nee, gar nicht wahr. Das ist total wichtig und richtig mit dem Gender-Kram und ihr habt das einfach nicht richtig verstanden und so ein bisschen verkürzt dargestellt und das ist total unwissenschaftlich, was ihr sagt. So. Eine relativ kurze Antwort drauf. Ich als ehemaliger Katholike würde da antworten, Unfehlbarkeitsdogma, du Arsch. Verpiss Ja, aber das geht ja sowieso nicht immer mit der Unfehlbarkeit, aber ja, das ist vor allem, was glauben denn die Leute, was die Kirche ist? Wenn die nicht erzreaktionär und konservativ ist, dann hat die Kirche ihre Funktion verfehlt. Du kannst dich jetzt einfach mit einem Genderstandchen ankommen. Ja, vor allem dann, guck mal, wo die Einschaltquoten der Kirche sozusagen momentan sind. Ja. Und wer die einschaltet. Und wenn ich dann einfach sage, hey, alte Leute, don't have to be your audience. Alte Leute are over. Und sag dann, ja, ich orientiere mich jetzt an der Jugend und so, dann sind die Kirchen halt leer. Ja, gut. Das, keine da, Leute mehr. Das würde ich jetzt nicht denken. Also für mich bedeutet das mal wieder, es ist Deutschland. Es ist Deutschland, es sind die Leute, die bei uns Politik machen, die auch in den Kirchen meistens sehr gut verdrahtet sind und so. Und ich habe das schon häufiger gesagt und ich stehe da auch zu. Es gab noch keine Schweinerei in diesem Land, wo die Kirche nicht dran beteiligt war. Egal, ob das Nationalsozialismus ist, ob das DDR war, ob das, und jetzt ist es halt eben irgendwelche oder Kaiser oder jetzt ist es halt irgendwelcher Geschlechterkrempel. Wenn das bei uns politisch irgendwie jetzt die Idee der Stunde ist, dann sind die Kirchen damit dabei. Und das sieht man auch. Das ist definitiv so. Und jetzt kriegen sie irgendwie an von Karren gefahren von Rom und müssen dann hier ihren Bullshit da irgendwie gegen verteidigen und so. Und ich fand es unglaublich lustig. Also die andere Person, das war so eine Dame, die da als Dogmatikerin auch irgendwie genannt wurde in dem Artikel. Ich habe jetzt nur den einen hier drin. Aber ne, da siehst du, was die Dogmatiker meinen. Die war halt auch der Meinung, so Genderkram ist total, das weicht doch nichts auf. Da geht's doch nur darum, sich das anzugucken und so. Ja, nee, eben nicht. Das Ergebnis von dem ganzen Kram ist halt immer nur Frauen gut, Männer böse und so ein Zeug. Und ja, dass das alles widersprüchlich ist und sich da kein klarer Faden ergibt, deswegen kann man es vielleicht nicht sagen, ja, dass es Geschlecht auflöst, weil man ja immer noch den bösen Mann irgendwie da rausklammern muss aus dem ganzen Kram. Das, wenn das alles nur irgendwie konstruiert wäre, dann könnte man den ja auch nicht bezeichnen oder so als irgendwie abgrenzen zu den Frauen. Dann die haben es noch nicht in den Griff gekriegt in der Geschichte. Ich weiß gar nicht, halt, ob hier der Ketzer, also Felix Neumann, selber ordiniert ist, weil wenn nicht, könnte ich mir auch vorstellen, dass es sich hier im Fall von Airports Law handelt, das besagt, dass überall... Der hat doch gar keinen Bart. Nee, aber in dem Fall ohne Bart. Also. Nee, das denke ich mal nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber ja, ich fand es einfach nur Deutschland. Ich glaube wirklich, das Problem ist an dieser Stelle... Der Deutsche, der ewige Deutsche. Okay. Nee, das Klima halt, das politische Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland. Das ist, glaube ich, der Grund, warum du das jetzt so hast. White supremacist online incitement calls on 8chan for attacks on New York City LGBT Pride March set for June 30th, 2019. Ja, da hat Memory sich einen 8chan-Thread rausgenommen und das fand ich irgendwie merkwürdig. Also, aber in dem Thread stand halt auch, dass man mit Tränengas gegenüber LGBT halt auf die Pride Parade mit Tränengas und so halt sich organisieren soll, wo ich halt auch nur den Kopf schütteln kann. Also. Ja, dazu gibt es auch keinen Grund, dass ich immer so. Ja. Also Typ auf 8chan ruft zu irgendeinem Schwachsinn auf. Das machen wir jetzt schon, oder was? Sind wir gesunken oder was? Ja, so weit sind wir gesunken. Und es ist halt auch, wirklich. Wie kommt Memory da drauf? Das ist schon. Das hat mich auch geschickt. Also wie Memory auf, also ich, keine Ahnung. Vor allem jeder kann ja da einen Artikel machen. Wenn du langsam einen Tag als Journalist hast, machst du den Thread selber auf und schreibst über den Thread. Also weißt du. Hier, Karl Gorat was just 26 when his jealous lover denounced him as a gay man. He spent years in a concentration camp system until he was liberated from Auschwitz in 1945. But after liberation, he faced another set of difficulties. Ist ins KZ gekommen. West Germany used the Nazi version of paragraph 175, the law criminalizing homosexuality, for decades after the war. Under that law, Karl was arrested again in the 1950s. At his trial, Karl realized that he recognized the judge. The judge sentencing him to jail that day was the same man who had sent him to a concentration camp in the 1930s for the same crime. Karl made several attempts to claim reparations after the war, as many survivors of Nazi persecution did. He was denied. According to officials, he was not eligible because his camp records showed that he was a paragraph 175 prisoner. He became one of the first gay survivors of the concentration camp system to publicly tell his story. He died in 2003 without having received reparations for his suffering under the Nazis. Boah. Wird einem gerade mal schlecht. Ja, richtige Scheißgeschichte. Also, lange gelebt, meine Güte. Ich hoffe, die alte Hexe hat irgendeine Strafe dafür erhalten. Ey. Wie kann man denn so grausam sein? Ja, in Brasilien möchte man jetzt härter vorgehen gegen Leute, die ja was gegen Homosexuelle machen. Also die irgendwie belästigen. Und das an sich ist vielleicht gar nicht mal so dumm, aber auf jeden Fall die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, ist jetzt auf jeden Fall von den Gerichten wurde das jetzt quasi entschieden, dass da jetzt die Strafen irgendwie härter werden müssen. Und ja, also ich meine Infos auf Brasilien sind schon ein bisschen älter, aber ich war mal mit der Frau zusammen, die da ihren Doktor, ihr Diplomprojekt gemacht hat. Und die hat halt gesagt, dass es für Homosexuelle in Brasilien mehr oder weniger lebensgefährlich ist, okay, wenn die das offen ausleben. Also es kann auch sein, dass das da wirklich eine sinnvolle Sache ist. Ja, definitiv, ja. Aber es ist halt schade, dass solche Sachen dann von irgendwelchen Gerichten entschieden werden müssen. Ja, Brasilien ist groß, ne? Da wird es sicher viele Dörfer geben und so, wo das alles noch für, ja, eben auch so ein bisschen rückständig gehandhabt wird und ja, ja, die oder mehr nicht. Also. Dass die stockkatholisch sind, ne? Mhm. Und, aber der Bolsonaro, der Präsident, hat wohl schon gesagt, dass er das nicht gut findet, wenn das so eingeschränkt wird. Also gibt es vielleicht noch hin und her. Ja, die beiden hier sind jetzt verurteilt worden, weil sie ihren Sohn zu einem Mädchen machen wollten und der das leider nicht überlebt hat. Auch eine total üble Geschichte im Prinzip. Ja, viele Leute habe ich aber nicht gelesen. Ich meine, das reicht ja an. Gomez haben den umgebracht, Gomez in den Shop, ne? Also dann irgendwie für so eine Operation versucht. Und dann klappte das alles nicht und dann haben sie den ins Hospital gegeben wohl. Ja, aber die haben das dann auch nicht mehr hingekriegt, den am Leben zu halten oder so. Ja, bist du ja. Oh Gott. Ja, ja, aber das ist echt, da kann man gar nichts mehr zu sagen eigentlich. Mother wanted son to be. Aber es ist Paul Joseph Watson, also erstmal Quellen lesen. Ja. Ja, na, ich bestätige natürlich einerseits so ein bisschen die Vorurteile, dass die Lesben da was gegen Männer hätten oder so, oder gegen Männlichkeit ganz an sich oder so. Aber das ist auch nur ein Einzelfall, ne? Das soll nicht überbewerten. Ja, aber Kindsmord ist ja auch was ganz Weibliches. Also, wenn du in der Natur 50.000 Jahre zurückguckst. Er war 9. Und ja, also bis zu 9. Also, nee. Ja, also. Kindsmord läuft bis zum ersten Jahr, glaube ich, ein Jahr. Na, ich habe die Tage erst wieder ein Buch über die evolutionär-psychologischen Hintergründe von Menschen gelesen und was da halt auch über Männlein und Weiblein dran stand, das war halt auch schickig. Also gerade bei den Frauen, dass sie halt die Kinder, wenn die halt unbequem sind, dann halt auch mal getötet haben. Und bei Männern, dass sie eigentlich die Papier-Wegwerf-Plastikbecher der Geschichte sind. Du meinst, sind, du müsstest froh sein, dass sie die auch aufgefressen haben, oder was? Nein. Ach so, ja genau. Hier in Amerika gibt es jetzt verschiedene Länder mit verschiedenen Abtreibungsgesetzen. Hier in Vermont ist es zum Beispiel so, dass man abtreiben darf jetzt praktisch bis zur Geburt. Und das sorgt natürlich für Ärger. In anderen Staaten ist es so, dass man überhaupt nicht mehr abtreiben darf praktisch. Das sorgt dann für genauso Ärger. Also die Amerikaner haben momentan offensichtlich große Schwierigkeiten damit, einen guten Mittelweg dazu finden. Dass wir die Diskussion zurzeit nicht haben, sag ich mal. Naja, wir haben die ja auch alle paar Tage wieder irgendwie. Ja, ja, tauchen wir wieder auf. Ja. In der Vehemenz, aber ich habe den Wahlkampf benutzt, ne? Tweet gesehen, so von wegen, Frauen sind nicht schuld, wenn sie schwanger werden, Männer sind schuld. So. Es ist so unsagbar teilweise, was diese Leute erzählen. Ja, das ist Liebe ist gut, Sex ist gut, Abtreibung ist gut. So, nee. Das kannst du als Motto über diesen ganzen Feminismus-Kram drüber schreiben. Die Frauen sind nicht schuld, die Männer sind schuld. Ja. So. Eigenverantwortung, Error 404. Ja, hier dran sind wahrscheinlich auch die Männer schuld oder so. Auf jeden Fall gab es jetzt das erste Urteil nach diesem Kompromiss wegen dem Werbung für Schwangerschaftsverbot, was es ja immer noch gibt. Aber das wurde ja jetzt abgeschwächt, dass man jetzt sagt, so, wenn die Leute jetzt auf ihrer Webseite sagen, dass sie das anbieten, Schwangerschaftsabbrüche, dann ist das jetzt okay. Aber die dürfen das halt nicht irgendwie als besondere Leistung irgendwie hinstellen oder so. Und das hat die Dame dann hier scheinbar getan. Stand ja auch drin, was da irgendwie geschrieben wurde. Dass das in narkosefreier Schwangerschaftsabbruch und in geschützter Atmosphäre gewesen ist, was sie da irgendwie anbietet. Und das ist jetzt der Grund, warum die das dann wieder als Werbung dann verstanden haben, die unter dem. Ja, alles, womit sie sich dann besser darstellen als die Konkurrenz, ne, dürfte Werbung sein. Ja, so wird es wahrscheinlich hergeleitet. Und ich habe übrigens zu dem ganzen Thema, also das ist jetzt kein strafrechtliches Ding, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall bei Zahnärzten sowas jetzt rein vom Wettbewerbsrecht auch gibt. Also die dürfen auch nicht sagen, irgendwie, dass sie jetzt besonders tolle Geräte haben oder so oder irgendwelche Sachen anbieten, die jetzt irgendwie besonders sind oder so, weil das ist halt alles geregelt mit den, also diese ganzen Leistungen sind alle über irgendwelche Tabellen halt geregelt, ne, und da darf keiner irgendwie sagen, dass er jetzt irgendwas besser macht oder anders macht als die anderen. Ne, also da gibt's das auch, aber das ist natürlich kein strafrechtliches Ding, aber auf der anderen Seite redet man da ja auch von Zähnen und nicht von, ja, von Wegmachen von potenziellen Kindern, also Menschen. Und deswegen gibt es natürlich einen Unterschied, aber das nur so zum Thema, so als wäre das so eine Kuriosität, die es sonst nie geben würde, so diese Herangehensweise, ist halt auch nicht ganz der Fall. Ja, ja, so ein Werbeverbot für Rechtsanwälte zum Beispiel, das hat natürlich deutlich weniger intensive Gründe oder so, oder weniger schwerwiegende Gründe, ne? Klar. Und das wird es dann trotzdem gemacht halt. Oh, Bundestag. Genau, Bundestag zum Zweiten. Das ist auch schon eine ältere Geschichte. Und hier geht es noch zu dem Thema, da haben wir uns ja auch schon mehrfach mit beschäftigt. Kinderrechte ins Grundgesetz. Und dazu wollte ich hier mal den Herrn von der FDP abfahren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit über 20 Jahren wird nunmehr die Debatte über die Aufnahme von Kindergrundrechten ins Grundgesetz geführt. Und das, und das kriegen wir zum Teil ja auch heute mit, sehr kontrovers. Dies haben wir als Freie Demokraten Ende letzten Jahres zum Anlass genommen, einen Fachkongress durchzuführen, um uns abermals intensiv mit allen Facetten dieses Themas auseinanderzusetzen. Ich persönlich als Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher meiner Fraktion, aber auch als Lehrer, vor allem aber als Vater bin ich immer dafür, die Rechte und Chancen von Kindern zu stärken. Und hierzu kann die Aufnahme eines Kindergrundrechts ins Grundgesetz ein Instrument sein, so wie es im Übrigen auch viele Verbände wie das Deutsche Kinderhilfswerk oder UNICEF Deutschland seit langem fordern. In diesem Zusammenhang sage ich aber auch ganz klar, wir Freie Demokraten wollen keinen miterziehenden Staat. Wir Freie Demokraten wollen explizit nicht, dass die Rechte von Kindern und Eltern durch eine Grundgesetzänderung gegeneinander ausgespielt werden. Hier besteht bei vielen, bei renommierten Staatsrechtlern, aber auch bei einigen Verbänden die große Sorge, dass genau dies jedoch passieren könnte. Und diese Sorge sollten wir ernst nehmen, vor allem, da alle betonen, dass dies gerade nicht passieren soll. Wir sollten dies außerdem ernst nehmen, weil wir hier über eine Änderung unseres Grundgesetzes diskutieren. Und eine solche Änderung hat fundamentale Folgen, nicht nur bis zur nächsten Wahl, sondern für die kommenden Jahrzehnte und Generationen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird also darauf ankommen, eine adäquate Formulierung zu finden, die beide Aspekte, die ich gerade benannt habe, nämlich erstens die Stärkung unserer Kinder und zweitens das Elternrecht vor dem Schutz staatlichen Eingriffs sicherzustellen. Und es wird darauf ankommen, wo genau diese Grundgesetzänderung angesiedelt werden soll. Die hierfür eingesetzte Bund-Länder-Arbeitsgruppe, haben wir ja gerade schon gehört, ist mehr oder minder. Worauf will er denn hinaus? Der Staat soll nicht miterziehen, er soll nicht eingreifen und man will den Leuten nichts vorschreiben, aber man will was ins Grundgesetz schreiben. Ich verstehe das nicht. Was will er denn jetzt? Also, wenn du nicht eingreifen willst, wozu brauchst du dann ein Gesetz? Ist das dann das Nicht-Eingreifungs-Durchsetzungsgesetz? Also, für Kinderrechte. Also, ich kann da nur einen Kopf schütteln. Also, ich weiß nicht, was der Herr Seestern Pauli versucht mir mitzuteilen. Ich komme geistig nicht mit. Also, es widerspricht sich. Auf den letzten Metern. Und ich halte es für dringend notwendig, das Abschlusspapier dieser Arbeitsgruppe abzuwarten. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, aus Respekt gegenüber der Arbeit dieser Arbeitsgruppe. Und zum Zweiten, um auf diesem Ergebnis gemeinsam und konstruktiv aufbauen zu können und um zu einer guten Lösung im Sinne unserer Kinder als auch unserer Eltern zu kommen. Lassen Sie mich abschließend auf einen wichtigen Aspekt eingehen, der auch hier schon mehrfach angesprochen wurde. Unabhängig von einer möglichen Grundgesetzänderung müssen wir uns darauf konzentrieren, durch einfach gesetzliche Regelungen und Gesetzungen die Rahmenbedingungen für unsere Kinder so zu verbessern, dass die Belange von Kindern insgesamt mehr berücksichtigt werden. Denn eine Grundgesetzänderung alleine wird dieses Ziel nicht erreichen. Herzlichen Dank. Ja, da würde ich mir erstmal recht geben. Aber das da überhaupt ins Grundgesetz aufzunehmen, ist doch irgendwie auch ein bisschen heikel, weil eben genau der Staat sich dann viel zu sehr in die Erziehung einmischen kann. Ich habe ja letzte Woche schon das Ding von den, oder diese, ja, diese Inhalte von der GEW nochmal gezeigt, Gesellschaft, Erziehung und Wissen. Und die ja nehmen sich ja auch raus, ihre Sexualerziehung ja darauf aufzubauen, dass sie eben als Staat einen Bildungsauftrag hätten oder so an die Kinder. Also der Konflikt ist doch bereits vorhanden, ohne dass es im Grundgesetz steht. Insofern macht es das wahrscheinlich eher schlimmer oder verschärft es den Konflikt wahrscheinlich eher. Ne? Auch an solchen Stellen. Ja, der Arne Hofmann von Generama, so gut auch immer arbeitet, hatte da mal einmal übertrieben etwas und die Zahl der Zwangsehen, ich glaube, von der UNICEF oder so einfach abgeschrieben. Und die waren wohl deutlich zu hoch. Das hat der Artikel hier dargestellt. Ich habe den aber nur so angelesen, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Zahlen ist. Ich weiß nur, dass der ja, das mit den Zahlen war so, dass sie quasi alle Eheschließungen unter 18 Jahren als Zwangsehen gezählt haben. Ich fand aber diesen Artikel alles in allem auch ziemlich fragwürdig, weil der halt irgendwie auch fragt, so ja, mit welchem Recht wollen wir jemand vorschreiben, dass er mit 14 nicht irgendwie heiraten darf und so. Das war so ein bisschen so, ja, der eine ist in das Extrem verfallen und ja, stimmt. Ich fand ganz gut, dass er da so ein bisschen Klarstellung geschaffen hat. Also einfach, dass man es mal klargestellt hat. Ja, die Art und Weise. Stimmt schon. Hier in Oberlin, glaube ich, ist die Stadt. Da gab es eine Bäckerei, da ist sie geklaut worden. War wohl ein Schwarzer drin und der hat irgendwie Sachen gekauft, aber auch Sachen geklaut. Und dann hat der Händler ihn draußen irgendwie festgehalten und dann haben sie festgestellt, dass er was geklaut hat. Und dann haben sie ihn angezeigt und so weiter. Und dann kamen aber die Studenten aus der Stadt, also hier vom College, die Leute, und haben gegen den protestiert, dass er irgendwie ein Rassist wäre und so weiter. Das übliche Theater, ne? Ja, und das hat er sich dann nicht gefallen lassen. Ich weiß genau, kann nicht genau, ob da auch noch was kaputt gegangen ist. Die haben auf jeden Fall, ach genau, es ging auch darum, dass er einen Auftrag hatte, die Schule zu beliefern mit Waren. Und der dann irgendwie weggefallen ist oder so, weil die Schüler sich so beschwert haben über den. Und im Endeffekt hat er jetzt halt eine Entschädigung bekommen, Schadensersatz. Von immerhin leckeren 11 Millionen Dollar. Ne? Nice. So beißt sich das dann irgendwie auch selbst in den Arsch oder so. Fand ich ganz witzig, die Story. Ja. Die Frau Mutale Mkonde ist eine Forscherin und kämpft gegen Rassismus in KIs. Aber wenn man die Kommentare dazu liest, dann gibt es das eigentlich gar nicht, was sie da bekämpft. Die sieht da sozusagen ein bisschen Gespenster. Ich weiß nicht, wie war das denn nochmal in dem Artikel? Aber ist das nicht wieder diese übliche Scheiße von wegen, irgendwelche Kameras sehen schwarze Leute nicht so gut oder so, können die Gesichter nicht erkennen? Ja, also ich habe den Artikel auch eingereicht. Es ist so, dass sie zum Beispiel sagt, mit den ganzen Kameras, wenn dann Leute in farbigen Klamotten abgelichtet werden, werden die von Algorithmen Gangs zugerechnet. Kennen wir ja alle. Ja, das war auch ein Punkt, ja, richtig. Die Crips und so. und wer in einer Gangdatenbank erfasst wurde, erfährt es nicht einmal. Du hast keine Chance, deinen Namen wieder aus der Datenbank entfernen zu lassen und wirst schlimmstenfalls einfach verhaftet, ohne zu wissen, warum. Aber sie formulierte zum Beispiel auch darüber, dass die Geräte jetzt auch dazu trainiert werden müssten, deutsche weiße Leute irgendwie zu erkennen und nicht mehr nur schwarze oder so. Das fand ich schon schnell hergeholt. Ja, auch das, was sie da redet. Überwachungstechnologie wird heute zunehmend auch gegen weiße Menschen eingesetzt. Das ist die von Anfang an, Fräulein Dingenskirchen. Sie wurde durch Skandale wie Cambridge Analytica aufgerüttelt und wir wissen jetzt, dass sich Technologie auch gegen sie richten kann. Das hat George Orwell wann geschrieben? Irgendwie in den 40er. Entschuldigung, Mädchen. Nee, der hat aber nur an schwarze Frauen gedacht. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Und bitte bei Cambridge Analytica immer dran denken, dass Obama bei einer ähnlichen Firma Sachen eingekauft hat. An Daten, um die Wahl zu gewinnen. Und dass es bei Obama okay war, dass es bei Trump nicht mehr okay ist, weil Kartoffel. Sie beschäftigt sich auch darüber, dass hier Gesichtserkennungssysteme für Wohnungen in schwarzen Nachbarschaften eingesetzt werden, aber nicht auf der Upper East Side, wo die Menschen wie Donald Trump wohnen. Oder so. Da brauchst du Gesichtserkennungssoftware, um den Trump zu erkennen. Aber dass sie eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung haben. Ja, im Prinzip, weil sie glaubt, dass irgendwie da der keine Ahnung. Ihre Angst sind Bewegungsprofile, soweit ich das rausgelesen habe. Da. Ja, und das hat sie das rausgetwittert über ein Twitter-Dings, wo dran steht, wo sie es rausgetwittert hat. Und hat sie ihr Telefon dabei, wo die NSA auch gucken kann, da was alles los ist. Wahrscheinlich. Wir müssen Racial Literacy erreichen. Es muss ein Bewusstsein für Rassismus entstehen. Und weiße Menschen müssen damit klarkommen, dass es unbequem ist, über Rasse zu sprechen. Ich verstehe Literacy als Fähigkeit, die sich weiterentwickelt und die man üben muss, wenn man nicht. Oh Gott. Ja, das letzte Mal, als wir halt Rasse in unserem Bewusstsein in der Mitte der Gesellschaft verankert hatten, hatten wir halt 33 bis 45. Deswegen sind alle Leute da immer ein bisschen schlecht zu sprechen, wieder groß über Rasse zu reden. So, das ist aber, ja. Aber Ebel, die Algorithmen, wir haben das ISDN nicht aufhalten können und jetzt kommen die Algorithmen und fressen unseren Teletext. Und am Ende macht sie dann noch einen Werbeblock, nämlich die Unternehmen sollten über Racial Literacy nachdenken, aber sie brauchen auch eine greifbare Politik. Wir entwickeln zufälligerweise gerade ein Assessment-Tool, das messen soll, ob es eine konkrete Strategie gibt. Gibt es einen Plan, um bestimmte Communities zu erreichen und Rassismusprobleme anzugehen? Wie sehr steht eine Firma dahinter? Ist der Plan finanziert und wie lange? Es ist ein Langzeitprojekt. Die freuen sich schon auf die fetten Aufträge von irgendwem, den sie mit ihrer Schuldnummer soweit. Irgendeine Gleichstellungsbeauftragte wird schon noch ein bisschen Platz im Budget haben, dass sie das noch kaufen kann. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit vom Algorithmus, ja, zum Verbrecher erklärt zu werden oder so. Hier in dem von der FATS war es, glaube ich, beschriebenen Fall ging es vor allen Dingen um einen in den USA, der so eine Prognose bekommen hat von einem Computerprogramm wohl, wie sich das verhält mit seiner weiteren Straffälligkeit oder so. Und die war nicht so dolle, die Prognose. Und dann hat der Richter gesagt, ja, dann bleibt man lieber noch ein bisschen im Schapp, ne? Also bleibt man lieber noch ein bisschen eingesperrt. Und das finde ich schon ganz schön fragwürdig. Also so sollte das natürlich irgendwie nicht sein. Aber das scheint sozusagen eine Masche oder eine Art zu sein, die jetzt vermehrt kommt. Klar werden elektronische Daten oder so werden immer mehr eingesetzt, ne? Wenn man im Auto eine SIM-Karte hat oder so, dann kann die auch hinterher ausgewertet werden. Oder das Bewegungsprofil oder sonst was. Ja, es ist auch die Technik macht dann eben auch das Leben den Verbrechern schwer oder so. Aber es sollte natürlich nicht so weit sein, dass man eben, wie gesagt, da aufgrund von Algorithmen irgendwie was entscheidet, was man sonst nicht entscheiden würde, ne? Ja, aber was ist daran schlimm, wenn der Algorithmus das entscheidet? Ja, dann sitzt er jetzt so lange im Gefängnis. Obwohl er vielleicht doch nichts machen würde. Ja, aber die Fehlentscheidung kann ja auch ein Richter treffen. Also ja, ich wollte gerade sagen, also ob der Richter da jetzt aber die Richter verlassen sich dann dafür mehr drauf. Auf ein Blatt Papier aufschreibt, irgendwie so nach dem Motto für und wieder oder so, ne? Oder ob das irgendwie so ein Computer macht. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Also, ja. Ja, der letzte Satz in dem Bericht war so ein bisschen so nach dem Motto, die vielgerühmte richterliche, dass der alleine was sagen kann, sozusagen, würde da auch hinten rüberfallen. Also, dass die Richter sich darauf verlassen, auf solche Methoden, auf solche technischen Mittel, das wäre natürlich das Problem. Ja, dass die Daten schon alle stimmen sollen, das sollte schon gegeben sein. Aber ich finde jetzt an sich, an der Idee, dass jetzt dass die Richter sich auf solche Entscheidungen von der AI verlassen. Dass sie einfach sagen, ja, wenn die sagt, dass der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rückfällig wird, dann sperre ich den jetzt auch ein. Das heißt, die Entscheidung hat ja nicht der Richter jetzt getroffen, sozusagen. Naja, gut, aber der Richter ist doch, die Entscheidung trifft der Richter. Der Richter, das System funktioniert ja so, dass der Richter entscheidet. Also, ja, das sollte so sein. Es ist auch so, entscheidet er auch. Praktisch wie ein Schöffe sozusagen. Ist ein bisschen ein weicher Faktor, ne? Wie weit lässt sich der Richter beeinflussen davon? Das ist ja die Frage dabei, ne? Ja, wie weit lässt er sich von den Anwälten beeinflussen oder so? Also vom Mittagessen. Ja, tut er den Fall bearbeiten vorm oder nach dem Mittagessen? Also. Toilettchen hoch. Und ich meine, bei das ist ja der Richter ist, der benutzt ja auch einen Algorithmus. Der macht die Mappe auf, guckt ins Vorstrafenregister, registriert jede einzelne Zeile, rechnet im Kopf was zusammen und sagt dann, ich habe da eine gute Prognose oder eine schlechte. Halt, ja? Wenn der Typ ein notorischer Autodieb ist, der das immer wieder gemacht hat, hat er halt eine schlechtere Prognose als jemand, der zum ersten Mal ein Auto geklaut hat. Ist halt so. Aber viel wichtiger sind ja eigentlich Wildpinkler. Gegen das Patriarchat, ja sicher. Ja. Also das ist ja anscheinend ein Verein aus der Schweiz, der auf der Zurich Pride war und dort nur Polizisten, Händler, die nur Kreditkarten nehmen und binäre Toiletten vorgefunden hat. Wir fordern alle solidarischen Menschen dazu auf, mit uns nicht binären wild zu pinkeln. Nur im übertragenen Sinne natürlich. Sehr gut. Pinkeln gegen das Patriarchat. Sternchen, Ausrufezeichen. Ich verstehe es nicht so ganz, ob die dann einfach irgendwo Wasser hinschütten und das dann als Kunst so, oder ob die wirklich irgendwo hinpinkeln, was ich ziemlich eklig finde, um seine, wenn man auf so einer Pride ist, dann ist da irgendwo so ein Park und alle Leute haben aus politischen Gründen dahin geseicht, möchte man da ja eigentlich dann nicht mehr. Ah ja. Wer weiß, aber pinkeln gegen das Patriarchat, alles gegen das Patriarchat, wichsen gegen das Patriarchat. Ja, das ist ja schon cool, weil man muss ja automatisch irgendwie ab und zu mal pinkeln, so, dann kannst du es jedes Mal so deklarieren, ne? Yay, als Leistung oder so. Ja, und hier haben wir Oberbürgermeisterin Henriette Reker aus Köln mit meinem Anwärter auf den dümmsten Spruch des Jahrhunderts. Nämlich sie lobt Merkels Flüchtlingspolitik als den größten humanitären Akt des Jahrhunderts. Ist das nicht eine SPD-Frau? Ja. Nee, ich glaube, die ist parteilos und von der CDU gestützt. Okay. Ich dachte, wir SPD. Oh. Nee, die ist ja, auf jeden Fall. Also ich finde das so unsagbar. Der größte humanitäre Akt der Welt, das ist so, das kann man, wenn jemand das aus eigener Kraft tut, dann kann man dem dafür gratulieren, wenn also jemand irgendwie wie Oskar Schindler. Der hat einen humanitären Akt unter Einsatz der eigenen Sicherheit und des eigenen Hab und Guts und allem, was irgendwie ihm wichtig war, hat der einen großen humanitären Akt verbracht. Aber was die Frau gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, ja, machen wir und zahlen tun das die da und auf uns gezeigt hat. Und das ist kein humanitärer Akt. Ganz und gar nicht. Abgesehen davon, dass man halt auch argumentieren könnte, dass es sicher ein paar Eltern in Deutschland gibt oder ehemalige Eltern, die das jetzt anders, die das auch anders sehen würden als einen humanitären Akt, sondern als den Akt, der ihren Kindern halt praktisch den Tod gebracht hat. Und vor allem das UNHCR ist immer noch unterfinanziert. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, ja, aktivere Flüchtlingspolitik hätte halt 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 anfangen können und nicht erst, wenn die Leute an der Tür stehen und klopfen. Das hätten wir aus der Portokasse zahlen können. Ja, und da hätte man sich halt um wesentlich mehr Menschen sich kümmern können. Was, 60 bis 80 Millionen? Ja, also im Schnitt war nicht jedes Jahr dieselbe Anzahl an Flüchtlingen unterwegs. Aber man hätte halt wesentlich mehr Menschen mit wesentlich weniger Geld helfen können. Aber ja, man wartet, bis man von den Ereignissen hingetrieben wird und dann reagiert man in der letzten Sekunde und das ist dann der große humanitäre Akt. Der größte humanitäre Akt des Jahrhunderts. Eben. Ja, ich glaube, das Wildpinkeln ist auch ein humaner Akt. Also. Ja, wie gesagt, es ging mir nur um diese merkwürdige Heiligsprechung, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Die Beta-Aktivisten haben sich was einfallen lassen, um die Leute zu schocken. Der Hund war aber nur eine Attrappe. Ja, die Leute fanden das alles so mehr so lala. Also viele sind dann naserümpfend weggegangen. ja, Peter, ne? So doof sind die. Was machen die? Hunde habe ich bisher noch nicht gegessen. Also auch wenn das von China immer behauptet wird, das ist da auch nicht verbreitet. Ne? Ja, in kleiner Region. Also, ja. Aber halt nicht weit verbreitet. Nicht jetzt so wie Kebab hier. Also. Hundekebab. Ja. Hauptsächlich in einer Region, habe ich gehört, ne? Ja, genau. Gut, China ist halt auch groß wie Europa, weißt du? Da in der Region, wow, wow. Wahrscheinlich. Ja, ein deutsches Gericht, ich glaube, ein großes, hohes deutsches Gericht hat entschieden, dass die Assistenten Amazon Alexa und Google Home nicht abgehört werden dürfen. Wow. Da muss man noch mal fragen, ob das überhaupt geht, ne? Weil damit die einen registrieren und irgendwie anstarten und sagen, ja, ich bin hier, wenn man sagt, hallo Alexa. Ja, naja, es geht ja darum, dass das hier von den als Beweismittel dann nicht verwendet werden kann, deswegen. Okay. Also abgehört werden, ja, also rein technisch können die Dinger mit Sicherheit. Können ja genutzt werden wollen. Ja, eben. Also ich meine, dann guckt da halt die NSA da drauf, was du so erzählst und dann holen sie sich halt einen Durchsuchungsbefehl oder so und dann finden sie andere Beweismittel dann. Das ist ja auch keine Darf-Vorschrift, sondern eine Kann-Vorschrift. Wir erinnern uns noch dran, dass man versucht hat, jetzt beim 5G irgendwie möglichst die komplette Verschlüsselung zu verhindern, end-to-end. Also. Finde ich klasse, finde ich gut. Ja, jedes Mal eine ganz andere Geschichte, und zwar geht es da um eine Fabrik eben mitten in Deutschland und das iranische Atomprogramm. Das ist nur ein Lesetipp im Prinzip, das wollte ich mal reinreichen, weil es echt recht lang ist und interessant. Wenn man mal so wissen will, wie die Iraner versuchen, irgendwelche Teile aufzukaufen und Material aufzukaufen und zu sammeln und da einzustecken und hier und da zusammen zu klauben, um sich Zentrifugen zu bauen, die dann wiederum das Uran anreichern, das sie dann für ihre Waffen brauchen oder halt auch für ihre Fabriken oder beziehungsweise die Energie. Weiß ich ja nicht genau. Aber auf jeden Fall haben die da getrickst und die Fabrik da leer stehen lassen oder ruhig stehen lassen, eben nichts gemacht die ganze Zeit und nur Material praktisch versucht irgendwie ins Ausland zu schieben, aber auch das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Ja, wie gesagt, nur ein kleiner Lesetipp. Ganz interessante Story, so mitten in Deutschland, der iranische Atomdeal, ne? Sehr gut. Deutschland spielt wieder eine gute Rolle. Haben wir nicht damals schon die Zentrifugen geliefert über Siemens oder sowas? War das nicht schon? Dachte ich auch. Und die Moschee in München, die, wie heißt es, die vierte große Moschee. Damals war das aber auch noch erlaubt. Die haben ja dann irgendwann Sanktionen offensichtlich bekommen. Nee. Dafür sind die in Teufelsküche gekommen, für das mit den Zentrifugen. Das war damals ein Skandal. Mhm. Weil es gibt doch da dieses Gesetz, ohne Deutschland soll nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder? Oder wie? Ja, irgendwie so ähnlich war das. Ja. Das Gesetz, ja. Ja, soll mir das Gewehr abfallen. Es ist, Das ist das gute Krieggesetz. So, nehmt ihr alle eure Uniformen und die Gewehre und dann geht's auf nach Sevastopol. Auf! Ja, das war damals, das war auch, glaube ich, so ein, das war auch so ein Handel, so nach dem Motto, wir dürfen das ISDN behalten, aber dafür machen wir jetzt. Krieg fördern. Gehen wir den Iranern jetzt, müssen wir so einen Krieg, ja. Ich glaube, ne? Weil, ja. Ja, ist ja eh auch diese Geschichte mit den Tankern, finde ich äußerst nebulös irgendwie. Da sind ja jetzt Bomben an zwei Tankern explodiert vom Iran praktisch, oder beziehungsweise vor der arabischen Halbinsel. Und alle sagen, ja, der Iran war das. Und ich verstehe immer nicht, das ist wie mit den Giftgasbomben in Syrien und dem ganzen anderen Kram. Was bringt denn dem Iran irgendwie das Feuer anzumachen? Das bringt dem gar nichts. Ich möchte an der Stelle noch ein Buch schillen. A Mosque in Munich, Nazis, the CIA and the Muslim Brotherhood in the West. Deutschland, du hast deine Finger überall. Sehr gut. Aber wir bekommen bald in Thüringen Online-Religionsunterricht, Leute. Ohne ISDN, aber. Das ist online. Mal wichtig, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, aber ohne ISDN. Das ist aber wohl, weil das der Osten klassischerweise katholische Diaspora ist und es einfacher ist, praktisch so virtuelle Klassenräume für die paar Katholiken im Land einzurichten, als überall Lehrer einzustellen. Ja. Nee, da gibt es noch eine dritte Möglichkeit, würde ich sagen, aber. Ja. Ja, klar, natürlich. Ich wäre auch dafür, einfach Ethik einzuführen oder Lebenskunde oder wie auch immer. Ja, es ist auf jeden Fall sehr lustig, weil ja, hier steht das halt auch so drin, musste ich halt auch lachen, so, naja, es gibt im Osten 9% irgendwie Katholiken. Und ja, aber der Herr Ramelow ist natürlich einer von denen. Und deswegen ist er hinter solchen Sachen natürlich auch hinterher. Ach, da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich suche noch mal kurz was raus. Es gab doch diese Woche auch noch dieses Video, das wollte ich nochmal zeigen, von vom Kirchentag mit der AfD. Oh je. Im Chat wird gefragt, ob dann der Religionsunterricht auch im Teletext angeboten wird. Das sollte man Bodo Ramelow mal hinterbringen, die Idee. Vielleicht, ja. Aber wenn er mit den Grünen zusammen regiert, dann. Ja. Das ist, glaube ich, schwierig. Und warum genau wollen sie das online machen? Weil sie zu wenig Priester haben, die sie irgendwo hinschicken können? Nee, aber weil es sich einfach nicht lohnt. Das ist wie im australischen Outback. Da gibt es auch nur ganz wenig Kinder. Und deswegen machen wenig Schafe da oben. Ja. Auch übers Internet. Das ist halt so. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ein Schäfchen in der Nähe. Kadreli Online ist ein Modellprojekt. Oh, das heißt auch schon wieder so deutsch. Ich halte es nicht aus. Kadreli Online. Ja, Religion. Kadreli Online wird das alles in Ordnung bekommen. Religion ist ein deutsches Modellprojekt, ja. Modellbahnprojekt. Okay, ja, diesen Beitrag will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Der war auch sehr besonders. Rama, Rama, Rama. Wie umgehen mit den Rechten? Diese Frage treibt viele seit langem um. Journalisten, Politiker, bei öffentlichen Veranstaltungen ist das Thema. Werden sie eingeladen im Verein? Dürfen sie Mitglied sein? Wie soll man miteinander klarkommen, wenn die Wertvorstellungen so weit auseinanderdriften? Bisher. Habt ihr das Gefühl, dass die Wertvorstellungen so weit auseinanderdriften? Hey, dauernd heißt es Multikulturalismus und Pluralismus und bla bla bla. Und jetzt findet man plötzlich hinaus, dass irgendwelche Wertvorstellungen auseinanderdriften. Und jetzt ist es aber auch nicht gut. Das die ist Leute, auch eine Frage der Suche, ob man gemeinsam Punkte suchen will oder finden will oder nicht, ne? Ich glaube, das Interesse groß ist, da gemeinsame Punkte. Das halt, in meinen Augen ist es halt Anywheres and Somewheres. Landbevölkerung, die halt noch ein bisschen anders denken, die nicht rumreisen können, und eine Anywhere, eine Anja Reschke, die auch nach New York gehen könnte und dort bei der New York Times arbeiten könnte. So, jeder kann es ja egal sein, was mit dem Land ist. Sie kann ja rumreisen. Sie ist nicht an die Region gebunden. Sie ist nicht an Stuttgart oder an Düsseldorf oder an Berlin gebunden. Oder wo sie auch immer herkommt. Und da kommt der größte. Hamburg. NDR, Hamburg, ja. Und da kommt der größte Reibepunkt her. So, ja, ich Anywheres versus somewhere. Der galt immer, aufeinander zugehen, Verständnis haben, dem sogenannten besorgten Bürger zuhören, die AfD Galt das bisher? Kommt Nein, mir nicht so vor. Ich halte das für einen ziemlichen Sophismus. Also. Handeln wie jede andere Partei auch. Genau das wurde versucht in den letzten Jahren. AfD. Wurde das versucht? Aber es gibt die AfD immer noch. Wann habt ihr das versucht? Wann? Das möchte ich wirklich ernsthaft mal sehen, wo ihr versucht habt, die normal zu behandeln. Ich meine, gut, okay, in der Talkshow kannst du das nicht steuern, aber es hieß immer die Rechtsradikale, die Rechtsextreme, die bla bla, die bloblo. Und es ist immer mit Wohlwollen für die Parteitagsblockierer und was weiß ich wen berichtet worden. Tut doch nicht so. Es ist wirklich beschämend. Die Medien sind Mitglieder in Ausschüssen, Kommissionen, Vereinen. Aber ist das der richtige Weg? Hat jeder ein Recht auf Teilhabe an allem? Prominente Vertreter von Vereinen. Ist das nicht geil? Hat jeder ein Recht auf Teilhabe an allem? Das ist eine Frage, die sich gestellt wird beim öffentlichen Rundfunk, wo du letzte Woche darüber belehrt wurdest, dass Frauen doch wohl gefälligst, wenn sie Fußball spielen, das gleiche Geld verdienen müssen wie Männer. Und lauter so ein Kram, ne? Wo das hätte auch für Raoul Krauthausen sein müssen. Und dann fragt die, ob Teilhabe wirklich wichtig ist. Das ist echt der Hammer. Ja. Vereinen und Verbänden fordern jetzt klare Kante zeigen. Tina Soliman. Es ist eine drastische Entscheidung. Der Präsident des Evangelischen Kirchentages, der eines großen deutschen Fußballvereins und der Chef eines Wohlfahrtsverbandes haben jeder für sich beschlossen, keine Einladung, keine Teilhabe. Von dieser Gemeinschaft seid ihr ausgeschlossen. Gemeint ist die AfD. Er ist zwar doch ein Journalist, oder? Und das wird jetzt so freundlich erzählt, so, ne, ja, die haben sich halt gedacht, ihr seid ausgeschlossen. Ich höre nochmal daran, das ist die ARD, seit Jahren werden wir hier, und Frauen müssen Computerspiele spielen und das auch mögen, das müssen die, wenn die das nicht mögen, dann ist das ungerecht und dann Kulturkampf, wir brauchen Kulturkampf sofort, ne, und die kommen jetzt mit, ja, und dann haben wir uns überlegt, ihr seid nicht willkommen. Ich finde das einfach, oh Gott, ey. Spitze. Ja, sie ziehen die Grenze, weil die Vor allem, ja, wenn überhaupt, gelten doch diese ganzen tollen Werte nur gerade speziell im Umgang mit der AfD was. Also weißt du, sozusagen, wenn der Umgang schwerer ist, nur gerade dann sind die Werte ja wirklich unter der Probe, die stattfindet, ob man wirklich Freiheit. Für die Werte einstellt, also für Freiheit. Den Pluralismus. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Ja, eben, genau das, ja, also ich kann einfach nur den Kopf schütteln. Ja, das ist keine andere Meinung, das ist Hass und Hass braucht man nicht akzeptieren, Bing. Du tust Hass sagen! Also nicht, das kommt jetzt nicht von mir, es gibt ja nur die Argumentation wieder. Schon klar. Die ARD also, ist Teil des deutschen öffentlichen Rundfunks, auch Gemeinwohl-Account genannt. Die AfD die Grenze zum Rechtsradikalismus nicht zieht. Auf dem diesjährigen Evangelischen Kirchentag ist kein Repräsentant der AfD eingeladen. Auf keinem Podium, keiner Bühne. Zum Rechtsradikalismus ist die Entwicklung der AfD ist mein diese Leute irgendwie die AfD selber oder so. Das ist ja von vornherein vollkommen klar. Sag nochmal, das habe ich nicht gerafft. Ich sag, die Entscheidung, wo halt diese Grenze ist zu Rechtsextremismus, das entscheidet nicht die AfD selber, sondern das entscheiden solche selbstgerechten Leute wie diese drei aufgeblasenen Medienfiguren. Die AfD weiß immer, wo er meint. Auf keinem Podium, keiner Bühne. Wie die Entwicklung der AfD ist, meinen wir, dass man eine rote Linie ziehen muss für Repräsentanten. Und einen Diskurs mit Rassisten, mit Hetzern, den führen wir. Evangelischer Kirchentag, sage ich da nur. Evangelisch. Martin Luther, lies dir mal die Scheiße durch, die der geschrieben hat, mein Freund. Und dann verglichen damit ist aber das, was die AfD sagt, der reinste Kindergeburtstag. Und selbst das, was die NPD sagt, das kommt da vielleicht dran, aber. Ja, vor allem der Leindecker, der ist doch irgendwie Chef von so einem Journalistennetzwerk oder was. Ich meine, das Buch von Luther heißt halt wortwörtlich über, also von den Juden und ihren Lügen. Ja, genau. Meine Fresse, Alter. Evangelischer Kirchentag, ja. Aber das ist auch wieder Religion in Deutschland. Das ist so Amnesie. Ne? So, wir haben den Bönhofer und der war gegen die Nazis und deswegen sind wir prima und sind gegen die Nazis. Und es ist 65.000 Wörter, das ist voll viel zu schreiben. Ja. Also, das ist nicht wenig. So, schreib mal 65.000 Wörter. Nicht. Wir laden jemand ein, weil er viel zu sagen hat. Herr Gauland, Frau Weigel, Herr Höpke oder so, die hat mir nichts zu sagen. Der Kirchentag ist ein ehrlicher Diskurs. Gläubige. Eigentlich für hundertprozentigen Bullshit. Der Kirchentag ist ein ehrlicher Diskurs. Ein ehrlicher Diskurs, worüber, wie viele Engel auf den Nadelspitze ehrlich passen oder was. Nee, es ist ein ehrlicher Diskurs in politischem Blablub da irgendwie, wo man sich dann da ranschleimt und dann irgendwie suggeriert, man sei gesellschaftlich relevant, damit man irgendwie auch weiterhin Einfluss und Geld bekommt. Das ist der Kirchentag. Und das sollte überhaupt kein Cent dran fließen von der Allgemeinheit. Bürger aus allen Bereichen kommen auf den Kirchentagen zusammen. Repräsentanten aus Kultur, anderen Staaten und aller großen Parteien sind geladen. Über 2000 Veranstaltungen wird es in diesem Jahr auf dem Evangelischen Kirchentag geben, aber keine mit einem Vertreter der AfD. Auf dem Evangelischen Kirchentag vor 2 Jahren wollte man noch mit den Rechten reden, streiten, widersprechen, sich demokratisch auseinandersetzen. So diskutierte dort der Bischof von Berlin mit einer Christin der AfD. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass sie eingesehen haben, dass die neue Sache jetzt mit Demokratie überhaupt nichts zu tun hat. Ich habe sehr deutlich gesagt, dass wenn man den Glauben, den christlichen Glauben dazu einsetzt, um andere Menschen prinzipiell abzuwerten und ein bestimmtes Volk als wertvoller zu erachten als ein anderes, dass das ein Missbrauch des Namens Gottes ist für eine politische Position. Und das ist letztlich. Ich habe so von der AfD noch nicht gehört. Ja, das zum einen. Deutschen sind irgendwie die Übermenschen und die anderen sind irgendwie eine Stufe. Habe ich von denen noch nicht gehört, das ist alles im Kopf von diesem Herrn. Ja, ich denke mal, was er wahrscheinlich meint, ist die Sache mit dem Islam. Das meint er wahrscheinlich. Ja, und der Islam trennt doch selber Gläubige und Ungläubige. Ja, und auch das, was er da gesagt hat, dass das nicht passieren würde, dass man den Christen, natürlich passiert das. Also das ist so alt wie das ganze Christentum. Gedöns, dass man da auf andere, dass man da Linien gezogen hat und die anderen sind andere. Ich meine, wofür waren die Kreuzzüge da und dieser ganze Krempel? Und wenn du in deinen scheiß Bibel reinguckst, da geht's auch direkt los im Alten Testament mit irgendwelchen anderen Völkern, die man sich als Sklaven nehmen kann und was weiß ich nicht was und die man wegmachen soll. Die älteste Aufzeichnung von Völkermord stammt aus der Tora. Also der erste Aufruf, halt Völkermord zu begehen, kommt aus der Tora. Also die älteste Aufzeichnung von einem direkten Aufruf, einen Genozid zu vollziehen. Also ja. Echt, hat der Hammurabi nichts zugesagt? Ja, hab ich neulich mal gelesen. Also ich müsste aber nachgucken, welches Buch das waren, meine Notizen. Also, aber ja. Gotteslästerung. Und mein Ziel war es, nachzuweisen, dass es für mich nicht glaubwürdig ist, als Christ, sich in einer solchen Partei zu engagieren. Nicht glaubwürdig. Nach dem Kirchentag damals folgten intensive Diskussionen. Wieso hat die AfD überhaupt ein Recht auf Teilhabe? Ein AfD-Wähler oder ein AfD-Sympathisant, der möchte ja auch einen Repräsentanten seiner Partei sehen, der fachgerecht sich mit anderen streiten kann. Aber dass man ihm dabei auch... Fachgerecht, ja, zum Thema Kirchenkrempel. Fachgerecht. Ständig noch eine Brücke baut und sagt, jetzt musst du auch noch deinen Vorsitzenden bei uns erleben können, damit du dich wohlfühlst. Das ist eigentlich ein bisschen viel verlangt, ne? Der Präsident der Frankfurter Eintracht steht längst für die klare Kante. Die Gräben müssen tiefer sein. Die Gräben müssen auch unüberwindbar sein. Es muss eine klare Ausgrenzung geben. Eine klare, ich will nichts mit dir zu tun haben. Du gehörst nicht dazu. Es gibt keinen Böse Lust, das Ding in Schwarz-Weiß umzurechnen. Ja, die Leute nachzusynchronisieren. Habe ich echt böse Lust drauf. Ja, aber muss man das wirklich nachsynchronisieren? Ich meine, diese rasselnde Stimme von 30.000 Sargnägeln, die da schon durch die Lunge von dem Herrn gewatschelt sind, sowas, das liebe ich ja auch immer. Wenn so Leute mit so einer Qualmstimme den anderen Leuten was von vernünftigen Verhalten irgendwie erzählen, richtigen Einstellungen, da stehe ich ja voll drauf. Aufnahmezwang für den Verein. Umgekehrt werde keiner gezwungen, Mitglied von Eintracht Frankfurt zu werden, wenn er ihre Werte nicht leben will. Keine Diskriminierung, kein Rassismus und kein Antisemitismus. Ach, war das nicht ganz ein zweiter Fußballverein? Ja, war es nicht lustig, als es ein Fußballverein war? Ja, und vor allen Dingen Eintracht Frankfurt, ne? Ich meine, ich mache mich ja häufiger über die lustig, aber tut mir leid, Leute, das ist einfach ein Fakt, dass die Krawalle, die vom Eintracht Frankfurt ausgeht, glaube ich, zwar nicht die schlimmste ist, aber auf jeden Fall ganz oben mit dabei ist, ne? Also ja, mit dabei ist Frankfurt oft, wie hat eigentlich Hannover abgeschnitten dieses Jahr? In Sachen Krawalle? Nicht so gut. Ja. Die letzte deutsche Mannschaft im internationalen Wettbewerb? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das lag alles nur an dem Chef da. Ne? Du redest jetzt wieder von anderen Dingen, die damit nichts zu tun haben. Wir reden ja hier davon, dass die Leute sich nicht benehmen können. So. Das muss man ja mal ganz klar festschreiben. Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, wie ich am letzten Spieltag in der zweiten Bundesliga, das war 2002 oder so, damals im Niedersachsenstadion war und diese Heinis da von Eintracht Frankfurt mit irgendwelchen Leuchtraketen in die anderen Fanblöcke geschossen haben und so ein Bullshit. Also ja. That's part and parcel of living in a big city. Ich glaube auch. Ich glaube, du musst ja schon mal Eier mitbringen ins Stadion, ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall das sind die Leute, die dir erzählen, wie man sich verhalten muss. Eintracht Frankfurt-Fans mit Rauche. Ja, und ich muss sagen, wenn ich mal so die Eintracht Frankfurt-Fans passieren lasse, an meinem geistigen Auge, die ich in meiner Arbeitsumgebung und so, ich bin ja hier in Hessen, hatte und habe, dann muss ich sagen, wenn die alle rausschmeißen wollen, die AfD-Tendenzen haben, wird es ein ziemlicher Aderlass. Ich glaube auch, ja. Ja, weil der Fußballfan an sich ist eigentlich nicht der, der am nächsten Tag zum CSD geht oder auf die Republika fährt oder eine Rede auf der TinCon. Ja, aber kannst du auch nichts sagen. Hier, Hannover 96 hat dieses Jahr den CSD mit gesponsert. Ich glaube, die waren sogar Hauptsponsor in Hannover. Ja. Also ja klar, diese ganzen Fangruppierungen und so ein Zeug, das ist... Die dachten, das wäre der Kant Soccer Day. Ja. Da waren voll dabei, weil es kann gar nicht. Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist der Stolztag für Leute, die nicht Fußball spielen können, meinst du, ja? Ja. Geht da immer auf die Straße, ich kann keinen Fußball spielen. Ja. Ich bin immer als Letzter gewählt worden früher. Nicht, weil ich unsportlich gewesen wäre, aber ich war schon immer irgendwie so ein bisschen faul und hatte auch keinen Bock mehr, die Knochen kaputt treten zu lassen für irgendeinen Scheiß. Ja. Wenn jemand der Eintracht beitritt, gibt er eine Selbstverpflichtung ab, ihre Werte zu beachten. Ist das überhaupt... Ja, okay, habe ich glaube ich genug zu erzählen, aber ich denke einfach nur ja. Alles klar. Wer war der Letzte, Henny? Ach so. Also wir wollen es zu Ende gucken. Ich dachte, du wolltest jetzt damit... Ich wollte noch weiter gucken. Rassismus und kein Antisemitismus. Wenn jemand der Eintracht beitritt, gibt er eine Selbstverpflichtung ab, ihre Werte zu beachten. Ist das überhaupt überprüfbar? Nein. Oder was heißt das? Ich habe mich heute und konstant nur darauf bezogen, prüft euch, ob ihr Mitglied bei Eintracht Frankfurt werden wollt, wenn ihr diese Partei wählt oder wenn ihr gar Mitglied in dieser Partei seid. Unsere Satzung und unsere Werte stehen genau im Gegensatz zu dem, was die AfD als ihre Werte bezeichnet. Die Eintracht war das Vorreiter. Einige Vereine. Was ist das mit dem Halstuch? Ja, furchtbar aus, diese Dingen. Das Halstuch. Egal, andere nicht. Es braucht Mut, sich eindeutig zu positionieren. Peter Fischer wird nach wie vor mit Klagen von der AfD überzogen, er und seine Familie massiv bedroht. Tausende von Mails und hunderte von Anzeigen und hunderte von Bedrohungen und wir bringen dich um. Das macht mich auch sehr traurig, es macht mir aber keine Angst. Auch der Arbeiter-Samariter-Bund wird von der AfD attackiert. Vor einigen Monaten wollte die AfD-Bundestagsfraktion ihre Mitarbeiter beim ASB in Erste-Hilfe schulen lassen. Der lehnte ab. Aber ist der ASB als Anbieter von Rettungsdiensten nicht verpflichtet, jedem zu helfen? Unsere Verpflichtung zur Hilfeleistung für alle und unsere Weigerung, die AfD in Erster Hilfe auszubilden, ist für uns kein Widerspruch, weil wir selbstverständlich Menschen in Not helfen. Hier geht es aber nicht um Hilfe in Not. Moment mal, aber ich trage nicht dazu bei, das Wissen, wie man Menschen hilft, weiterzugeben und verschulde damit vielleicht, dass einer von den Leuten in so einer Situation nicht adäquat reagieren kann. Ganz einfach. Für Brownie Points. Ja. Unsere Verpflichtung zur Hilfeleistung für alle und unsere Weigerung, die AfD in Erster Hilfe auszubilden, ist für uns kein Widerspruch, weil wir selbstverständlich Menschen in Not helfen. Hier geht es aber nicht um Hilfe in Not, sondern hier geht es um eine klassische Geschäftsbeziehung, die gegen Entgelt erfolgt. Und diese Geschäftsbeziehung möchten wir nicht mit einer AfD-Bundestagsfraktion, die den Holocaust verharmlost, indem sie ihn als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet. Das ist genau die Zeit, in der viele jüdische Mitglieder des ASB umgebracht wurden, der Arbeiter-Samariter-Bund von den Nazis enteignet und zerschlagen wurde. Der ASB war vor 1933 stark von jüdischen Ärzten geprägt, wurden verfolgt, kamen ins KZ und wurden ermordet. Geht das nicht ein bisschen weit von der Argumentation her? Irgendwie ist das nicht ein bisschen weiter hergeholt und alles? Jetzt ja, zieht er ja jetzt die direkte Parallele halt zur AfD. Ne? Also ja, würde ich schon sagen, dass das ganz schön drauf geht auf jeden Fall. Aber auch bei den Dingen, ne? Ich meine, da sagen sie jetzt auch nicht so, ja, denken die etwa, die hätten Recht auf Teilhabe oder was damals da. Blaue Partei Braun. Eine von Herrn Gauland geführte AfD-Bundestagsfraktion in Erster Hilfe auszubilden. Ich glaube, hat er eben fast ASB-Bundestagsfraktion gesagt. Heute ist der ASB eine von vielen Hilfsorganisationen. Mit über 1,3 Millionen Mitgliedern vertritt er auch 130 Jahre nach seiner Gründung eine klare Haltung gegen Rechtsradikalismus. Das heißt aber nicht, dass wir der Einzelperson nicht in Notfällen helfen. Wenn also Herr Gauland beim Schwimmen in Potsdam in Not gerät, werden unsere Wasserretter ihn sicherlich aus dem Wasser ziehen und ihn wiederbeleben. Das ist gar keine Frage. Und wenn Herr Gauland jemand anderen wiederbeleben möchte? Herr Gauland, dass das so ein großzügiger Verein ist, der ASB. Das ist keine Frage. Beim Schwimmen in Potsdam in Not gerät, werden unsere Wasserretter ihn sicherlich aus dem Wasser ziehen und ihn wiederbeleben. Das ist gar keine Frage. Und wenn Herr Gauland jemand anderen wiederbeleben möchte, das aber nicht kann, weil er es bei Ihnen nicht gelernt hat? Dann kann er es woanders lernen. Dass der Arbeiter... Ja, eben, dann kommt jetzt raus, das Rote Kreuz hat den Auftrag angenommen, dann gibt es eine Aktion, dann gibt das Rote Kreuz das wieder zu. Wie viele Anbieter davon gibt es denn? Ja, es gibt schon ein paar. Also es gibt auch jede Menge Leute, die das frei machen quasi. Ne? Also irgendwelche Erste-Hilfe-Schulungen. Die werden doch auch unter Druck gesetzt sobald. Also da müssten sie sich echt dann anstrengen und am besten einen finden, der ihre Ideen teilt. Aber das ist schon wahr. Das ist auch das Erste, woran ich gedacht hatte. Ne? Weil diese ganze, wir sind aber besser als das, Scheiße, die funktioniert halt nicht so. Ne? Ich meine, im Endeffekt, oder das merken wir jetzt auch mit Twitter und Facebook und so ein Kram, das zieht sich dann auch so durch, ne? Also die einen sagen irgendwie, das ist jetzt ein Hasser und dann rennst du zu den nächsten und sagst so, ja, die haben mir gesagt, das ist ein Hasser, warum ist der denn bei euch jetzt? Findet ihr das gut, dass das ein Hasser ist oder was? Ne? Also dieser ganze Scheiß. Oder wenn dann irgendwelche Leute hast, dann sagst du, ja, jetzt hier Rotes Kreuz, ihr macht das jetzt aber, der ASB hat aber gesagt, nein, weil wegen den jüdischen Ärzten und so, jetzt habt ihr ja, aber ihr hasst die jüdischen Ärzte oder was und irgend so eine Scheiße, ne? Wobei man im Roten Kreuz halt eben da kannst du halt auch so eine Kacke finden, zum Beispiel. Das Rote Kreuz war damals an einem Euthanasieprogramm beschäftigt von Nazis. Aber das hat überhaupt gar keine Bewandtnis mehr für das Rote Kreuz von heute natürlich, weil da gab es halt irgend so einen Nazi-Heini, der das Sagen gehabt hat und er hat das halt verfügt, dass das so gemacht wird und so. Und das hat ja mit der Institution von heute nichts mehr zu tun oder so, ne? Und also ich habe bei dem Beitrag hier kommt die ganze Zeit eine Karte in den Kopf, wenn ihr bei Google eingibt, Hexenverfolgung Karte, und dann seht ihr, dass Deutschland am tiefst rot eingezeichnet ist, weil hier am meisten stattgefunden hat. Wenn ich den Beitrag angucke, kommt mir einfach nur die Hexenverfolgungskarte in den Kopf. Also es ist echt krass. Also Ja, Sekunde, ich mach die kurz mal auf. Also, ja. Weil, ja, die Karte, die ist mir in den Kopf gekommen. Wo wurde er am meisten verfolgt in Deutschland? Ja, wir brauchen einfach nur einen Feind, egal wer. Heute blaue Partei, morgen hier rote Partei, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, oder wie war das? 25.000 Hinrichtungen und andere hatten Probleme, auf ähnlich hohe Zahlen zu kommen. Aber der Deutsche, der hat es wieder hinbekommen, weil Gründe, so viele Gründe, Alter, so viel Almanismus. Man wirft uns im Chat vor, wir würden damit praktisch die Freiheit verraten. Zwar mit einem zwinkernden Auge, aber wenn wir dem ASB das absprechen wollen, frei zu entscheiden. Natürlich darf der ASB, also so kann ich es für mich erklären, natürlich darf der ASB das frei entscheiden. Aber wir kritisieren halt die Beweggründe, die ihn dazu getrieben haben. Und wir kritisieren die Implikation, die das hat, wenn das noch mehr Organisationen tun. Klar kann der ASB das frei entscheiden. Ob es richtig oder falsch ist, steht nicht mir zu. Ja, das ist halt dusseliges Zeug. Also meines Erachtens nach sollten Leute solche Abwägungen nicht treffen. Wenn die ja, man muss es ja nochmal auf die Spitze treiben. Dann sagen wir mal Strom. Ne? Und was ist dann, wenn sich dann alle Stromerzeuger irgendwie in deinem Bundesland überlegen, nee, wir beliefern keine AfD-Leute mehr, weil das ist unser gutes Recht. Irgendwo muss ja dann mal eine Grenze gezogen werden, welche Freiheit da auch vorgeht, weil du schränkst ja jemand anderes in seiner Freiheit ein, wenn du ihm zum Beispiel keine grundlegenden Lebensgrundlagen. Ja, das, der Hauptgrund auch, warum ich dieses ganze Ding rausgefischt habe und auch das, wo ich jetzt schon die ganze Zeit drauf raus ist, ist diese beschissene Doppelmoral die ganze Zeit, dass man auf der einen Seite irgendwie sagt, so, ja, in unserer Gesellschaft muss jeder willkommen sein und so ein Zeug und das ist irgendwie eine Demokratie hier und Debattenkultur beklagt, die zu schlecht ist und solche Dinge. Und dann hat man hier aber das Haar in der Suppe gefunden und meint dann irgendwie jetzt, dass man den Leuten keine erste Hilfe beibringen kann, weil irgendwelche anderen Leute irgendwann mal böse zu irgendwelchen anderen Leuten waren. Und ja, also es geht einfach nicht. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun, was legal ist oder nicht oder so. Ne? Wobei ich auch meine, man braucht diesen Heini da von Eintracht Frankfurt nicht anzeigen oder so. Das finde ich auch affig, weil er irgendwelchen Schwachsinn von sich gibt. Ne? Also und drohen braucht man eben schon gar nicht oder irgendwelche Sachen. Ne, das auch nochmal dazu. Aber ja, es geht einfach nur um diese Einstellung von den Leuten und was sie dann da irgendwie meinen, was sie irgendwie für gute Menschen sind, weil sie irgendwie irgendwelchen Leuten sagen so, ja, hier, nee, pfui, pfui oder so. Ja, ich denke, das geht nach hinten los, weil dieses pfui, pfui, das löst ja auch immer so ein bisschen so ein bisschen den Underdog aus oder und die Sympathie für den Underdog dann auch aus. Da sind die Leute selber schuld, wenn dann die Leute zur AfD laufen. Ja, und vor allen Dingen, genau, es kann ja in Zukunft halt eben auch wieder, wie eben das Beispiel, was ich meinte, das war zwar ein bisschen zynisch ausgedrückt, aber dieses Ding von wegen so, ja, ihr, es muss ja nicht jeder hier teilhaben und so, das Ganze dann später irgendwie, wenn es dann um irgendwelche Vergabe von irgendwelchen Trägerschaften oder so geht, die dann der ASB nicht bekommt, wenn dann irgendwie die AfD im Osten irgendwo regiert oder so, dann stellen die sich dann auch hin und sagen so, ja, wir müssen ja hier nicht, jedem hier irgendwie eine Trägerschaft geben oder sowas. Ne? Ja, aber das ist ja dann schon wieder Zensur und Verbot. Das haben wir ja auch mit der Open Society Foundation, mit der Uni bei Orban. Die haben ja auch nur die Gelder gestrichen und bei uns in den Medien kam, wird verboten. Ja, also stimmt. Da kickt dann sofort die Doppelmoral und die eigene persönliche Erhabenheit der Progressiven, also der besseren Menschen, die dann genau wissen, wohin der Fortschritt sich bewegt. Also. Der Samariterbund, die AfD von einem Erste-Hilfe-Kurs ausschließt, führte bei der Partei zu lautstarker Entrüstung. Menschenfeindlich sei das. Ich glaube, die AfD fühlt sich sehr wohl in dieser Konstellation, sich als Opfer darstellen zu können, als ausgegrenzt, als ausgeschlossen. Genau deshalb dürfen wir... Ja, das stimmt. Genau. Aber überleg dir mal, jemand verprügelt jemanden auf der Straße und schreit dann, das gefällt dir doch, oder du Schlampe, du, jetzt aber. Ja, du gefällst dir in dieser Rolle des Geprügelten, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Regisseur von diesem ARD-Beitrag, dieser Schnitt jetzt zu dem Prediger, den finde ich sehr gut. Ist echt gelungen. Super Sache. Eben findet Bischof Dröge, eigentlich der weiter mitrechnet. Eigentlich müsste er jetzt noch Jesus am Kreuz zeigen bei dem Ding, aber das sind ja die Evangelien, da hängt sowas wahrscheinlich nicht. Reden will. Man könne vermeintliche Opfer als Täter entlarven, auf Widersprüche auf. Ja, vor allen Dingen, das, oh, diese Einstellung so, ne? Das ist so eine scheiß Einstellung, die du von irgendwelchen NSDAP-Parteitagen machen kannst. So, ne? Aber das ist hier Demokratie und Weltoffenheit und weiß ich nicht was. Aber das ist doch auch ein Nullsummenspiel. Ich werfe dir vor, ich grenze dich aus und wenn du dich dann beschwerst, werfe ich dir vor, dass du dich beschwerst. Ja. Dass du dich ausgrenzt. Fühlst du, dass das jeder Grundlage entbehrt oder was? Oh Mann. Ja, genau. Die haben ja gar kein Recht, sich zu beschweren, weil die ja die NSDAP-Nachfolgepartei sind. Habe ich jetzt aus diesem Beitrag hier gelernt. Aufmerksam machen und gegen menschenverachtende Parolen argumentieren. Warum ihnen die Mühe ersparen, die eigene Position sachlich zu begründen? Bischof Dröge überzeugte auf dem Kirchentag vor 2 Jahren die AfD-Abgeordnete allein mit Worten. Ich habe auch sehr deutlich gemacht, dass ich die Christen in der AfD nur für ein Feigenblatt halte, das die AfD vor sich herträgt. Und die Person, mit der ich diskutiert habe, ist später ausgetreten aus der AfD und hat in einem Interview wörtlich gesagt, dass sie sich als Feigenblatt schließlich immer mehr gefühlt hätte in dieser Partei. Wenn wir die Zusicherung. Gut, dass er das nur mit Worten geschafft hat. Ja. Also ich weiß nicht, Exorzismus auf offener Bühne oder also Schläge oder so, hätte ich auch nicht sehen wollen. Von Herrn Gauland, Frau Weigel und Herrn Höcke hätten, dass sie auch nach einer Diskussion die Partei verlassen würden, dann kann man darüber nachdenken, ob man ein Podium für alle drei macht. Was denken die, ey? Was denken die? Ey? Die müssen die Parteivorsitzende und bringen denen bei, was ihre Partei wirklich macht. Ja. Keine Ahnung, ey. Das ist der unbedingt in diesen Artikel rein, diesen Bericht rein musste, ne? Ja, und vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Vor allem, es wäre andersrum und die Grünen wären die, welche ausgegrenzt werden. Und dann würde man einer lesbischen Frau ein Podium verweigern. Und da ist völlig egal, ob die vorher irgendwie Abtreibung bis zum 9. Monat oder so gefordert hat oder irgendwas anderes Grausames. Es ist völlig egal. Es geht nur darum, dass sie eine Frau ist und dass ihr ein Podium genommen wird. Und so geht es ja wohl nicht. Ja, ich meine, mit den Grünen war es doch sogar so ein bisschen so. Die sind doch auch ausgegrenzt worden und haben dann den Bonus von dem anderen doch auch mitgenommen. Also denen ging es genauso im Prinzip. Nicht so hart vielleicht, aber die haben auch ihre Probleme gehabt, irgendwo eine Stimme zu kriegen. Das war nicht so einfach, fand ich. Blaue Partei schlecht, blauer Kanal gut. Betreutes Denken mit Gemeinwohljournalismus. Panorama gut. Aber da scheint die Sonne rein. Wohl eher eine hoffnungslose Mission. Andererseits, es gibt kein Recht auf Teilhabe. Niemand ist automatisch willkommen. Auch kann man nur ausgrenzen, was zuvor Teil von etwas war. Es ist eine Verkürzung zu sagen, wir schließen aus. Wir laden nicht ein. Und dies ist keine Verweigerung der Beschäftigung mit der Rechten, sondern vielmehr das Ergebnis. Wusstet ihr schon, die Gamer, die männlichen, schließen Frauen nicht aus. Die laden nur nicht ein. Ja, das meine ich ja. Und man kann auch gar nicht aus irgendwas ausschließen, was vorher offen war. Ja? Ja. Also, ach ja. Einer langen Auseinandersetzung mit ihnen. Menschenrechte gelten für jeden, das ist keine Frage der Meinung. Man muss sie durchsetzen, auch mit Verweigerung. Ich habe keine andere Form und finde... Ja, Menschenrechte durchsetzen mit Verweigerung, genauso wie Freiheiten sichern mit Verboten und so. Das ist die neue Welt. Glaubt ihr es schon? Versteht ihr es schon? Ja. Man muss sie durchsetzen, auch mit Verweigerung. Die ist aber schön, die neue Welt. Und finde keine anderen Mittel, mich zu wehren und klar zu sagen, nein, nein, nein. Und ein Nein bedeutet eben nicht mehr sprechen. Nein, nein, nein. Nicht mehr sprechen. Nicht mehr sprechen, ja. Freedom is slavery. Blauer Kanal, gut. Musste das sein, Chris? Ja. Über die Zeit von diesem Podcast, also während wir jetzt hier an einem Sonntagabend uns mit den Weltraumaffen beschäftigen, mit den Newsartikeln, in den typischen 3 Stunden, die so eine Folge von uns geht, sind 17.250 Menschen aus extremer Armut gerettet worden. The speed of poverty alleviation in the last 25 years has been historically unprecedented. Not only is the proportion of people in the poverty at record low, but in spite of adding 2 billion to the planet's population, the overall number of people living in extreme poverty has fallen too. Well, in 1820, 94% of the world's population lived in extreme poverty, less than $1.90 per day, adjusted for purchasing power. In 1990, this figure was 34.8%, and in 2015, just 9.6%. Es geht allen auf der Erde ein Stück weit besser. Und speziell den Ärmsten geht es besser. Das sollte man nicht vergessen. Wie viele Leute waren das pro Stunde? 17.250 Menschen für 3 Stunden. In der gleichen Zeit werden 45.000 geboren, Abel. Mhm. Nur mal so. Sagt zumindest die Quelle, die ich hier im Internet so schnell aufgetan habe. 15.000 Geburten pro Stunde. 15.000. Das ist ein Estimate von 2011. Also aber es werden alle in arme Familien reingeboren. Aber mehr, natürlich. Ja. Ja, also dazu sterben ja auch noch 6.000 pro Stunde und so. Aber geht voran. Also geht nach oben. Also viele werden ja auch in Mittelschicht geboren. Und es geht jetzt speziell um die unter 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Ja. Hier haben wir India, where the temperature passes 50 degrees Celsius in northern India. Da ist eine tolle Karte. Wenn wir runtergucken, sehen wir die. Da ist voll viel rot. Und da Karten rumgegangen sind auf Twitter, dachte ich mir, habe ich auch mal eine rote Karte. Guck da, voll rot. Also ernsthaft, das ist ein bisschen warm und Hitzewelle, da sterben Menschen und so, ist nicht so gut. Aber ja, volle rote Karte. Also 50 Grad da. So. Hier berichtet die Welt, glaube ich, darüber, dass die deutschen Anleger oder überhaupt weltweit die Anleger sich auf sogenannte ETFs einschießen. Das sind Anlageprodukte, die ja im Prinzip so einen Index nachbilden. Das heißt, immer dem DAX nachfolgen oder in irgendeinem anderen Index eben. Und das macht auf Dauer ein bisschen den Markt kaputt, heißt es hier. Wobei in den Kommentaren da auch wieder die gegenläufigen Effekte genannt werden, weil die gibt es ja am Markt irgendwie immer, dass dann doch irgendwie jemand anders ein anderes Loch nutzt oder so eben den gegenläufigen Effekt da auslöst. Also vielleicht wird es nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall so, dass sehr viel Anlage, ich glaube so 50% haben sie gesagt, Anlagekapital in diesen ETFs lagert und das heißt eben stumpf irgendwelche Indexe nachbildet. Ja, und dann ist dann nee, irgendwas die, in 20%. Fähig jetzt langsam auch nach, die Preise vernünftig zu bilden und die Preise als Indikator für Wert oder so zu halten. Ne? Aber für schlimmer als Marxismus, das halte ich für reißerisch. Ja, ist es auch. Ich glaube, da stand 20%, aber also 50% war das auf jeden Fall nicht. Okay. Aber finde ich. Da waren halt viele Leute extrem, die es ist auch schon ein paar Mal aufgefallen, extrem streuen. Die Fonds managen sollen, nur einen Index gemacht haben, also auch dasselbe gemacht haben wie ein ETF, nur teurer waren halt. Also, Normalanleger ist schon verständlich, dass man da reingeht eher. Ne? Ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass halt immer mehr Leute das übers Internet machen mit Algorithmen, die ihnen die niedrigsten Risikodinger ausrechnen und okay. Dann investieren im Endeffekt halt alle gleich und das stagniert dann halt ein bisschen. Ja, der Herr Überall, den hatten wir ja schon häufiger bei uns, der Chef vom Deutschen Journalistenverband, der hat ja auch mal gemeint, dass dass PR-Leute quasi auch gute Journalisten sind oder umgekehrt. Auf jeden Fall, dass Journalismus und PR prima zusammengehört und da die Leute schön hin und her wechseln sollen zwischen Mietmaul für irgendwen oder Journalismus. Und der gerät jetzt hier unter Druck, wie hier geschrieben wird, weil, das wusste ich gar nicht, der Herr ist wohl in der CDU Mitglied. Und diverse Leute vom Journalistenverband werfen ihm halt vor, dass er sich zum Beispiel in diesem Thema Uploadfilter, Urheberrechtsreform, zu sehr, ohne dass es irgendwelche Abstimmungen oder ja, dass sich halt der Journalistenverband demokratisch zu irgendwelchen Positionen hin erklärt hätte, ist er halt vorgeprescht und hat irgendwie gesagt, ja, ist alles prima und muss alles gemacht werden, Urheberrechtsreform, super Sache. Und die werfen ihm halt vor, dass er das gemacht hat, weil er ja Mitglied in der CDU ist. Oder eine Profilneurose hat oder so, ja. Ja, ich fand es auch zu viel, was er da gesagt hat. Das war übertrieben. Ja, Sherlock war bei RTL. Also auch der RTL hat ab und zu mal leicht gefälschte Geschichten, haben sie jetzt festgestellt in den eigenen Reihen. Und zwar ging es um einen Reporter aus Norddeutschland. Oh. Ja, genau, Sherlock war da, ne? ja, die waren jetzt nicht ganz so schlimm gefälschte Geschichten, die hatten wohl irgendwie immer eine wahre Basis, einen wahren Kern, aber er hat die dann schon so gestrickt, dass sie irgendwie gut ankamen und ja, entsprechend Klientel in den Kram passten und so weiter, ne? Ja, manipuliert ist das schon richtig, ja. Die RTL, wow, da hätte ich jetzt niemals von RTL gewartet. Not dead yet, political leanings, learning from newspapers in a changing media landscape. Newspapers contribute only one half to one third as much to people's political awareness as they did in their heyday. Ja, die Zeitungen verlieren ihren Einfluss. Ich finde das gut. Das war's auch schon. Da muss ich meine Notizen aufmachen. Einen Augenblick. Ist ja nämlich ein bisschen an den Spiegel. Der hat ja auch irgendwie mal geschrieben, dass sie jetzt ihre Nachrichten besser prüfen wollen und dann lieber nicht sofort veröffentlichen wollen oder so. Das ja, auch Slow News ist auf jeden Fall ein Konzept, für das ich Zukunft sehe. Also die Leute wollen lieber morgen erst wissen, was heute passiert. Das ja. Das ist immer das Beste an der Zeitung, dass die einen Tag später dann kostenlos war, ne? Also hier in dem Artikel geht er halt darauf ein, dass bestimmte Apps halt so designed sind, dass sie halt dich ausnutzen und einen Dopamin-Kick bekommst, wenn du halt auf deine Notifikationen-Tests also abrufen tust. Und dass das halt nicht gut ist und dass wir dann so urgesteuert sind. Und er stellt auch ein paar verschiedene Bücher, die sich halt drüber aufregen. Also Digital Millennialism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Und dass es halt zu viele Infos sind, dass die Leute nicht so gut informiert sind. Und dann schreibt er, dass er sich jetzt mehr wieder der Zeitung zugewendet hat und besser informiert ist. Und schlussendlich kommt er auf den grünen Zweig. Media needs to scale back their ambitions to return to their niches, to reclaim their loyalty of core audiences for rights. To rescue themselves, media will need to charge readers and readers will need to pay. Und da hatten wir ja letzte Woche auch schon mal, dass immer mehr Bezahlseiten halt aufpoppen. Also Newsseiten, wo man mit Abo halt einkaufen kann. Vielleicht sind ja auch die Nachrichten besser oder die Artikel besser, weil so diese kostenlosen Sachen, da ist ja schon in letzter Zeit ganz schön viel Müll bei. Ja, ich hatte letztens einen Bezahlartikel vor der Nase, den ich doch ganz gerne gelesen hätte, weil der am Anfang wirklich gut klang. Ja, dann haben wir nicht gekauft oder so. Nur vielleicht machen die es auch ein bisschen so, dass da eben draußen viel Scheiße ist, damit die Leute dann mal irgendwann zum Bezahlen kommen. Ist eine etwas gewagte Theorie, gebe ich zu. Less is more, the lure of ambiguity or why familiarity breeds contempt. The less is more effect is due to cascading nature of dissimilarity. Once evidence of dissimilarity is encountered, subsequent information is more likely to be interpreted as further evidence for dissimilarity leading to decreased liking. desto weniger du über jemanden weißt, desto eher bist du geneigt, die Person zu mögen. Wunderbare Einsicht, aber Psychologie wichtig, weil Gründe. Das kenne ich auch, dass man irgendwie fremden Leuten eher was anvertraut als Bekannten oder so. Ja, ja. Oder dass du zum Beispiel bei YouTubern, die einfach nur 5 Videos zu einem Thema machen, dass du die wahnsinnig magst und dann später dir feststellst, dass voll viele Meinungen von einem YouTuber dir eigentlich gar nicht passen. Ich wollte gerade sagen, also ich kenne das gar nicht, dass ich zu Leuten rede, die mich nicht kennen. Du meinst für die Leute, die damals alle nur wegen Slow-Mo gekommen sind und dann gleich wieder weg waren? Ja. One in 5 genetic papers contain errors thanks to Microsoft Excel. Excel macht voll viele Fehler in wissenschaftliche Papiere. Excel macht die Fehler, ja. Sogar schon auf dem gleichen Level wie hier mit den Männern und den Frauen, wo die Männer schuld sind, wenn die Frauen was tun. Microsoft ist generell immer schuld. Danke, Microsoft, thanks Obama. Das ist ja auch winzig und weich, ne? Also was willst du erwarten? Ja. Das ist immer bitter. The Four Laws of Behavioral Genetics. The Nature-Nurture Debate is over. Eric Türkheimer. Und hier haben wir mal wieder eine schicke Grafik mit sogar Quellen. Und ich stelle euch die 4 Gesetze kurz vor. The Four Laws of Behavioral Genetics. Erstes Gesetz, all traits are partially heritable. Also alle Eigenschaften sind teilweise erblich. Identical twins reared apart are more similar than fraternal twins reared apart, who are more similar than non-relatives reared apart. Zweites Gesetz, the effect of genes is larger than the effect of the shared environment. By adulthood, identical twins reared together are little or no more similar than identical twins reared apart, ditto adopted siblings. Drittes Gesetz, a lot of variance is behavioral traits isn't attributable to either genes or the shared environment. Identical twins reared together, shared genes and shared environment aren't identical. Law 4, also Gesetz 4. Most complex traits are shaped by many genes of a small effect. There are no common genes that decrease IQ by, say, 5 points. But there are hundreds or even thousands of genes that decrease IQ by a tiny fraction of a point. Da habe ich auch die Tage in einem evolutionär-psychologischen Buch gelesen, dass 700 Gene bestimmen 20% von der Größe eines Menschen. Ich mir auch dachte, wer soll das im Kopf haben? 700 verschiedene Gene und die alle kennen. Und dann hast du, du hast die alle im Kopf, Millionen Mal. Ja. Nee, aber weißt du, nachher hast du gerade mal 20%. Also. Nee, aber wegen Nature-Nurture-Debate. Lest the blank slate, wichtige Information. Da habt ihr es. Ja. Lasst euch nicht gehen. Ja. Ich kann auch schlecht eingreifen, wenn das so viele Gene sind, die für so kleine Sachen zuständig sind. Er ist halt massiv kompliziert und komplex. Also, wie gesagt, 700 Gene, 20% der Größe. Das ist auf jeden Fall eine ältere Meldung hier. Ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, wo jetzt die Woche über so viel daraus gemacht wurde. Aus dem US-Frauenteam mit dem 13-0 Sieg. Und ja, also das US-Frauenteam hat ja auch mal gegen gegen 15-Jährige gespielt. Das ist wohl aber auch jetzt nicht irgendwelche 15-Jährige, sondern schon welche aus so einem talentierten Programm vom FC Dallas, also dem Fußballverein von Dallas aus Amerika. Und ja, haben halt verloren. In dem Spiel. Ja, wie hoch? Ich glaube, was war das? 3-1 oder so? Stand hier. Ja, also ich spiele jetzt so weit, ne? Also, dass die Damenschaften, die gegen 15 verlieren aus dem Verein oder so. Achso, 5-2. 5-2. Ich hatte ein Ergebnis gesehen von einer anderen, ich glaube von der deutschen Nationalmannschaft, die hatten irgendwie 13-0 oder so verloren. Ich dachte, noch nicht mal einen Ehrentreffer haben sie gekriegt. Nee, das war ja dieses Ding hier mit der amerikanischen Mannschaft. Die haben ja 13-0 gewonnen gegen, ich weiß gar nicht mehr wen. Und da gab es im Nachhinein auch ein bisschen Kontroverse, weil diverse Leute, ich hatte auch so einen Kommentar geguckt aus dem amerikanischen wo sie also gesagt haben, das wäre schlechtes Benehmen eigentlich, Bad Sportsmanship, wie sie auf Englisch gesagt haben. Da habe ich auch gedacht, ich glaube, ich spinne, hätte Deutschland damals auch aufhören sollen gegen Brasilien oder was? Einfach keine Tore mehr schießen. Oder nee, darum geht es ja nicht. Mehr mitspielen, darum geht es ja nicht. Es geht um das Zelebrieren von den Toren. Dass sie also, obwohl sie es überlegen waren, immer noch gefeiert haben, als wäre es irgendwie ja wichtig oder so. Und dass das einfach reinreiben, dass die anderen Leute es nicht drauf haben und so. Und das kann ich schon nachvollziehen. Also ich sehe das auch so. Also wenn ich meinem Gegner so überlegen bin, dann macht das keinen Sinn, irgendwann mehr sich da so rauszuhängen. Ja. Aber wenn man gegen 13-0 gegen Frankfurt gewinnt, kann man das mal halt gerne machen. Kein Recht auf Teilhabe. Naja, das war auch von mir, genau. Das war hier eine ziemlich interessante Meldung. Da gab es sogar mehrere Sachen. Hier stand jetzt drin, dass sie jetzt quasi die Blutgruppe von der Blutspende ändern können. Und hier ging es um einen Typen auf einem anderen Artikel. Ich weiß nicht, ob der sich auf das Gleiche bezogen hat und das nur anders interpretiert hat oder so. Da stand das sogar ganz allgemein, dass man jetzt aus jedem diesen universellen Blutgruppentypen machen kann, den man halt jedem geben kann. Und ja, es wird halt mit Enzymen gemacht, wie hier steht. Also kann man dann die Blutspende umwandeln. Das denke ich mal ziemlich nett. Also das wird sicherlich so einige Leben retten, so eine Entdeckung. Das ist gut, ja. Mhm. Wenn das einwandfrei funktioniert, sagen wir. Ja, ich denke mal schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie, also es klang jetzt nicht nach so einem teuren Verfahren. Das könnte natürlich sein, dass das vielleicht sich nicht lohnt oder so. Aber ansonsten. Enzyme sind normalerweise nicht so teuer, glaube ich. The Mindfulness Conspiracy. It is sold as a force that can help us cope with the ravages of capitalism, but with its inward focus, mindful meditation may be the enemy of activism. Ja, Mindfulness, das ist halt ein Konzept, das ist aus ein bisschen an Buddha angelehnt, aber halt Meditationstechniken, wie du halt zufriedener mit deinem Leben bist, wie du halt ausgeglichener bist, wie du halt ein bisschen besser im Leben zurechtkommst durch zum Beispiel, wenn du Rosinen isst, dass du halt eine Rosine bewusst genießt und dass du nicht so dich stressen tust und halt verschiedene Techniken, wie du sozusagen besser im Einklang mit deinem Körper, mit Geist zusammenleben kannst. Und hier haben wir jetzt natürlich einen Guardian-Artikel, der dann auf interessante Ideen kommt, wie zum Beispiel but anything that offers success in our unjust society without trying to change it, it is not revolutionary. It just helps people cope. In fact, das it could also schlimm. Be making it worse. Instead of encouraging radical action, mindfulness say the cause of suffering are disproportionately inside us, das not in schlimm. The political economic frameworks that shape nein, how we Abel, live. Nein, die Revolution ist abgesagt, das kann doch nicht sein. Wir brauchen noch radikale Änderungen. Es kann doch nicht sein, dass wir in uns selber reingucken und dann irgendwie merken, wir können irgendwie unsere Konzentration steigern, weil ich glaube, darum geht es größtenteils bei der Sache. Also es ist ja so ein Ding, wo ja, Sam Harris ständig drüber redet. Er hat ja auch so eine App, die Geld kostet, wo er den Leuten Meditieren beibringt und sowas. Und ja, das ist ja furchtbar. Das ist ja schon fast Jordan Peterson-Faschismus hier. Jetzt ja, nächstes erzählen sie uns nochmal so die Katze streicheln oder so. Ja. Und Katze streicheln ist Faschismus, Stufe 1. Also ja, damit fängt es an. Definitiv. Und dann räumst du dein Zimmer auf und dann ist eh vorbei. Ja, und meditierst heimlich und findest dich mit Kapitalismus ab. Ja, beschäftigst dich mit dir selber und stellst fest, dass du dich selber vor allen Dingen ändern kannst und die anderen Leute nicht so gut. Ist ja schlimm. Dann willst du gar keine Revolution mehr machen. Furchtbar. Hier haben wir noch einen Artikel von theartofmanliness.com, 20 classical poems every man should read. Und ja, da haben wir Vorschläge, welche Gedichte man lesen könnte. Dann lass doch mal gucken. Ulysses by Alfred Lord Tennyson. Invictus by William Ernest Henley. Mending Wall by Robert Frost. If by Rudyard Kipling. Ich meine nur, ich habe die Tage einen Film Coriolanus gesehen mit halt Texten von Shakespeare. Aber das hat mir sehr gefallen, auch wenn der Film halt modern gemacht mit Waffen und Gewehren und irgendwie der alte Text und Rom war so ein bisschen so, ja, weiß nicht. Aber der Shakespeare war halt schon einfach klasse. Und da dachte ich mir, suche ich uns doch mal hier ein paar Gedichtle raus, damit wir hier die lyrischen Weltraumaffen sein können. Weil es ist schon wichtig, dass du dich mit deiner Kultur auseinandersetzt. Du kannst nicht nur Kulturkrieg gegen die Progressiven machen und dann nie irgendwie mal ein eigenes Gedicht hochhalten und sagen, aber das sind doch alles angelsächsische Gedichte. Ja, das ist ja auch eine englische Seite. Das sind dann nicht unsere eigenen. Ja, da kommt beim nächsten Mal. Da kriegst du Ärger mit Martin Sellner. Also ich bin also der Meinung, dass wir gar keine Poesie-Empfehlungen den Leuten hier geben müssen. Unsere Streamtitel sind schon so poetisch, dass ich alles weitere... Master of human destinies am I, fame, love and fortune on my doorsteps wait. Oh, ist das schön. Ja, ich dachte mir nur so, wir haben so, beschäftigen uns immer mit der Schule des Ressentiments, also progressive Werte und dann ich bin auch schon am Vorbereiten, mehr Werke also aus dem Kanon mal vorzustellen, weil Gründe. Da habt ihr's. Meanwhile in Chernobyl. Ich finde es klasse. Oh. Oh. Ich glaube, die Lippen sind verstrahlt gewesen von der Frau eben. Ich liebe es. Ja. That hydronuclear power plant over there. Thought. Ich. Es war alle was dabei, würde ich sagen. Der Typ ist ja geil, der da voll mackermäßig in seinem offenen Parker rumrennt. Ach du Scheiße, ey. Ja, aber ich habe auch gerne Stalker gespielt, ja. Aber ich bin da nicht so blöd. Oh Gott, das ist wie Disneyland für geistige Arme. Das vielleicht mal nach Bhopal fahren oder in Seveso nach ein paar Fässern graben oder so. Wie wär's? Oder bei Hoffmann La Roche im Klärbecken tauchen. Oh Mann, wie doof kann man sein. Ja, in diesem Sinne. Channel Dudes. Lasst euch nicht videotexten. Und folgt der Inselideologie. Nein, da gibt's noch eine neue. Ah, die Involuntary Chat-Ideologie. Ja, wir sind nämlich Involuntary in Chats, haben wir festgestellt. Wir sind total in Chats. Sagt's auch euren Freunden. Ja, in Chat ist die neue heiße Scheiße. Genau, nehmt eure toxische Maskulinität, packt sie in kleine Flaschen zum extra dazu mischen und nehmt nicht zu viel davon. Und kampft den Systemiten und den Normalitären. Und die Plastikfläschchen hinterher nicht im Wald entsorgen, wenn ihr in den Wald geht, sondern vorher schon in einen dafür bereitgestellten Recycling-Container werfen. Aber wenn man in den Wald geht, sollte man auch bedenken, auch Bären können Borreliose übertragen. Ne? Oh ja. Beißen. Bitte seid vorsichtig, das sind sehr viele Borreliose-kranke Bären draußen diese Saison. Genau, geht nicht zu den Bären, geht immer zu den Wölfen und zu den Affen natürlich. Und denkt dran, die Bären nicht, wie war das in dem, wo war das Postillon, ne? Die Bären mit nicht einfach rausziehen, sondern mit so einer speziellen Pinzette halt am Kopf packen und dann mit einer Drehbewegung rausziehen. Das bleibt von dem Bär drin und verursacht halt die... Ja, verstehe. Pinzette vor allen Dingen. Bärenpinzette ist geil. Postillon prüft nicht immer meinen Geschmack, aber da habe ich sehr gelacht. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Allerdings. Das will nicht kindern. Jetzt aller Kulturmarxismus. Doppelmoral ist nur wichtig, wenn man sie dem Gegner unterstellen kann. Vergiss das nicht. Unterstellen, ne? Morgen muss wieder ernst genommen werden. Macht's gut. Ciao, Leute. Tschüss.